Dienstagabend, 20 Uhr, die Weltraumaffen sind da, außer der Reihe heute mal, weil der Hass beschäftigt uns alle. Hallo Kinder, was geht so? Was ist da los? Guten Abend. Hallo. Streck mich nieder mit all deinem Hass. Ja, mal wieder die Webseite des Bundestags. Ah, lange ist es her. Mhm. Ich mag den Bundestag. Lang keine hohlen Sprüche von Politikern mehr gehört. Was ich mich frage ist, und hoffentlich wird es heute beantwortet, darf man Hass hassen? Ist das erlaubt? Ich glaube, das hört sich beantwortet. Das hört sich ziemlich hasserfüllt an. Ja. Du alter Semantiker. Semit heißt es. Ich bin Antisemantiker. Sesamticker, ja, ab geht's. Ja, dann fangen wir mal an mit der Dame von der AfD, würde ich sagen. Ui. Du solltest vielleicht noch kurz zusammenfassen, worum es geht. Ja, es geht ums Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wie am Wochenende habt ihr euch ja alle schon komplett durchgeguckt, denke ich mal, liebe Zuschauer, unseren 4,5-Stunden-Stream vom Wochenende. Gehe ich mal von aus. Da haben wir schon angekündigt, dass wir uns heute die Debatten über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die vergangene Woche im Bundestag stattgefunden haben, anschauen. Und das ist jetzt die erste von zwei einstündigen Debatten, Teilen, die es gab, und dieser Teil befasst sich mit dem AfD-Entwurf und dem Entwurf der Fraktion von Die Linke. Und der zweite Teil befasst sich dann mit dem Antrag von der FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hätte eigentlich gedacht, Sie haben dazugelernt. Auch als Sie am späten Abend des 30.06.2017 über das unsägliche Zensurgesetz, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, abgestimmt haben, war kaum noch einer von Ihnen in diesem Hohen Hause anwesend. Der Bundestag war eigentlich gar nicht mehr beschlussfähig. Aber das hat Sie nicht allzu sehr gestört. Mit rund 50 Abgeordneten beschlossen Sie die Abschaffung der Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken. Die Betreiber sozialer Netzwerke sind nun verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit offensichtlich rechtswidrige Beiträge zu löschen. Tun Sie das nicht, dann drohen Geldstrafen in Millionenhöhe. Was offensichtlich rechtswidrig ist, wird dabei nicht definiert. Damit wurde das Strafrecht privatisiert. Jetzt entscheiden nicht mehr Richter darüber, was strafbar ist und was nicht. Nein, privatwirtschaftliche Unternehmen und ihre Mitarbeiter werden zu Richtern über die Meinungsfreiheit. Ja, das ist ja eigentlich ist es ja noch schlimmer, wie wir am Wochenende gesehen haben. Denn bei Twitter soll ja der normale User erkennen, was strafbar ist, und das dann auch gleich richtig einordnen in das Verleumdungskistchen oder das Beleidigungskistchen. Und Recht ist nicht so einfach. Also das ist komplizierter, wie man denkt. Also gerade auch Verleumdung, Beleidigung, sowas auseinanderhalten zu können. Also ich finde es merkwürdig, dass man bei Twitter das dann angeben muss, weil dann tust du irgendwas Falsches anklicken und dann kommt dein Report nicht durch und also ich, keine Ahnung. Also jetzt selbst, wenn ich jetzt die ganzen Änderungen gut finden würde, finde ich sie so, wie sie implementiert sind, schlecht gemacht. Also obwohl ich die neuen Änderungen gar nicht wollen würde, ist die Umsetzung bereits schon relativ primitiv. Also, aber ich muss kurz nochmal sagen, dass also Verleumdung und Beleidigung kann man, denke ich, schon auseinanderhalten, aber es ist halt schwierig einzuschätzen, was für eine Beleidigung jetzt eine strafrechtlich relevante Beleidigung ist und was eine. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden einen Wichser nenne, dann könnte das ja eine Verleumdung, also ich verleumde ihn, vielleicht masturbiert er gar nicht oder ich beleidige ihn, oder? Das ist doch schwierig zu erkennen. Das glaube ich nicht, dass das schwierig zu erkennen ist. Die Rechtsprechung wurde ausgerechnet von unserem Justizminister outgesourced. Und eines ist sicher, aus Angst vor den horrenden Geldstrafen werden die Unternehmen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig löschen. Und damit ist das Netz-DG nichts anderes als Zensur, und die ist nach Artikel 5 Grundgesetz verboten. Zudem mangelt es für von Sperren betroffenen Nutzern an klaren Einspruchsmöglichkeiten. Was sie gerade meinte, dass eher zu viel wie zu wenig gelöscht wird. In der Debatte ums Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat man das ja auch gerne Overblocking genannt. Interessant finde ich das immer, wenn in der Debatte englische Begriffe eingeführt werden. Und es gibt psychologische Studien, dass wenn du dich in einer Zweitsprache unterhältst, dass du wesentlich weniger Emotionen an den Tag legst, wenn Dinge in einer fremden Sprache für dich besprochen werden. Außerdem gibt es doch gute deutsche Wörter dafür. Man kann doch Chilling-Effekt sagen. Ja, und das Ding ist, dass dadurch, dass du ein englisches Wort verwendest, geht es dir emotional nicht so nahe, wie wenn man einen deutschen adäquaten Begriff dafür verwenden würde. Ich will jetzt den Leuten nicht perfide Manipulation damit unterstellen, aber ich will einfach nur einwerfen, dass wenn fremde Wörter dafür verwendet werden aus einer anderen Sprache, dass da ein Stück weit eine Verzerrung der Realität mitkommt, weil es einfach Studien gibt, die das ganz gut belegen, dass du in einer fremden Sprache dich weniger emotional verhältst und dann vielleicht auch härtere Strafen oder einen krasseren Umgang eher geneigt bist zu akzeptieren, weil es ja ein bisschen so eine logische Begründung dahinter gibt, aber du eigentlich emotional damit gar nicht leben willst, weil wenn du Overblocking ist ja Zensur. Also, und Zensur hört sich ganz anders an wie Overblocking oder Chilling-Effekt. Und das wollte ich nur einwerfen. Ja. Möglichkeiten. Unzählige User, darunter angesehene Publizisten, werden ohne Angabe von Gründen gelöscht und gesperrt. Wer sich keinen Anwalt leisten kann, um Einspruch zu erheben, der hat eben Pech gehabt. Herr Maas und seine Kollegen, die dieses unsägliche Gesetz in Kraft gesetzt haben, behaupten, es ginge um Hass und um Hetze. Meine Damen und Herren, seien wir doch einfach mal ehrlich. Mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke im Internet haben sich neben Zeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitere Plattformen des Pluralismus und des Meinungsaustausches entwickelt, die zum traditionellen Medien in Konkurrenz treten. Doch im Gegensatz zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der vor allem zu einem Spielplatz der Parteien verkommen ist und den die Bürger mit rund 8 Milliarden Euro im Jahr zwangsfinanzieren müssen, sind die sozialen Netzwerke durch finanzielle und politische Unabhängigkeit gekennzeichnet. Und genau das ist das Problem für Sie. Es geht nicht um das Aufspüren von Straftätern oder von Straftaten. Nein, Sie, Herr Maas, Sie wollen die Diskurshoheit zurückgewinnen, die von den parteikontrollierten Medien in die freien und sozialen Netzwerke abgewandert ist. Sie haben schlicht Angst vor einer freien und ehrlichen Debatte über die wahren Probleme unseres Landes. Sie, Herr Maas, und all die, die diesem Gesetz zugestimmt haben, sind nicht in der Lage, echte Meinungsfreiheit zu akzeptieren. Es ist verständlich, das ist unter Linken so üblich. Ein Blick in die Geschichte des Sozialismus beweist das eindrücklich. Übrigens sind wir von der AfD nicht die Einzigen, die der Meinung sind, dass dieses Gesetz eine Schande für Deutschland ist. Die Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf in der Anhörung im Rechtsausschuss dieses Bundestages am 19. Juni 2017 haben den Verrat am Bürger offengelegt. Reporter ohne Grenzen sprach davon, dass das Gesetz gänzlich ungeeignet sei, um die sogenannte Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte zu unterbinden. Stattdessen griffen die Maßnahmen des NetzDG unverhältnismäßig stark in die Presse- und Meinungsfreiheit ein und könnten die Kommunikationsfähigkeit im Internet nachhaltig beschädigen. Diese Kritik teilt der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit David Kaye. Ja, selbst die Vereinten Nationen haben sich hier eingeschaltet, weil das Gesetz eine solche Ungeheuerlichkeit ist. Auch der wissenschaftliche Dienst dieses Hauses legt zahlreiche Mängel und handwerkliche Fehler des Gesetzes offen. In seiner Ausarbeitung hat der Heiko Maas bescheinigt, dass sein Eingriff in die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, all diese Bedenken und Einsprüche haben Sie ignoriert. Sie haben das Gesetz trotz dieser fundierten Kritik verabschiedet. Aber eines der wichtigsten Elemente unseres Grundgesetzes ist die Meinungsfreiheit und der Meinungsstreit in der öffentlichen Debatte. Nur der Austausch verschiedener Meinungen und damit kontroverser Meinungen gewährleistet und sichert den Pluralismus. Und ja, nicht alle Meinungen sind bequem, aber wir müssen sie trotzdem ertragen. Das ist Demokratie. Werte Kollegen, die AfD gibt Ihnen die Gelegenheit, sich weiter zu dieser Demokratie zu bekennen und den Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit zurückzunehmen. Die Rechtsdurchsetzung gehört nicht in private Hände, sondern in die öffentlicher Gerichte. Wer anerkennt, dass die Freiheit und damit auch die Meinungsfreiheit unser höchstes Gut ist, der kann nur mit uns für die ersatzlose Aufhebung dieses Gesetzes stimmen. Vielen Dank. Ja, ist auf jeden Fall meine Ansage. Ja, ich fand's klasse. Ich meine, das, was der Sonderberichterstatter für das Recht auf Meinungsfreiheit bei der UN dazu gesagt hat, das hatten wir auch schon mal in den Quellen drin. Ja. Also ich konnte da jetzt nichts feststellen, was ich irgendwie anprangern würde. Also, und ja. Wenn ich Niki Lauda wäre, würde ich meinen Kappball ziehen, weil das so selbstbewusst durchzustehen, das ist ja sicherlich nicht ihre 10. Rede im Bundestag. Und die Leute einfach wegzudrücken, indem sie ihre Stimme hebt, sobald einer da hinten anfängt zu schreien und sich wie ein Kind zu benehmen. Mhm. Hut ab für die Leistung, wie sie denen gerade eine gescheuert hat. Also ja. Ja, sehr souverän. Anerkennen, dass das super gemacht war von ihr. Und du hast ja da unten im Hintergrund die... Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gerade die leeren Phrasen höre, die ich die letzten 8 Jahre gehört habe, sondern sie hat Fakten pam, pam, pam, pam rausgehauen, auch wenn sie natürlich das sehr vereinfacht hat am Ende, diese Geschichte mit den Einsprüchen des Rechtsausschusses und so. Daraufhin sind ja Änderungen gemacht worden und daraufhin sind viele dieser Einsprüche auch dann nichtig gewesen. Ja. Natürlich ist das Gesetz im Ganzen immer noch abzulehnen, aber sie hat das schon vereinfacht. Ja, worüber ich halt stolpere, ist also dieses von wegen die... Man wolle damit erreichen, dass halt eben die Leute, die jetzt von ARD und ZDF nicht repräsentiert werden, woanders sind, dann irgendwie da unterdrückt werden. Das kann man natürlich so lesen, aber das ist ja jetzt kein Fakt. Also. Ja, das ist, ja. Also, das wäre sowas wie ein machtpolitischer Kommentar, den man nicht wirklich untermauern kann. Oder wo mir zumindest keine Studie bekannt ist, die das versucht hat zu untersuchen. Also, wenn ihr da eine habt, bitte schreibt es nachher in die Quellen. Also unter als Kommentar unter das Video, das wäre super, wenn ihr da was wisst in die Richtung. Hier, Zuschauer. Kann ja der Nächste eigentlich nur abstimmen. Spricht jetzt die Kollegin Lisa Winkelmeier-Becker. Ja, also die Dame kennen wir auch schon zu Genüge, weil das ist natürlich so, zu diesen Rechtsthemen reden halt eigentlich immer die gleichen Leute. Und ja, das ist halt die Dame von der CDU, die zu diesen Sachen halt ständig redet. Also die hatten wir auch schon häufiger, nicht nur zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ich glaube auch zu der Sexualstrafrechtsreform hat die damals auch gesprochen. Das ist halt immer die Fachpolitiker halt. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist schwierig, in 5 Minuten all das aufzugreifen und zu widerlegen, was hier gerade vorgetragen worden ist, ein Zerrbild des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Sie und in neuer Allianz, auch hier wiederum mit den Linken zusammen, meinen, für Meinungsfreiheit, für vermeintliche Freiheit auch da noch kämpfen zu müssen, wo es längst um strafbare Inhalte geht und wo es um Geschäftsmodelle von großen Plattformen geht, die daran Millionen verdienen. Ja, das werdet ihr noch merken, auch bei den Sachen, die wir heute vielleicht nicht mehr schaffen, dieses Argument, dass ja Facebook Geld verdient, das darf auch eigentlich nie fehlen. Also das wird da ständig gebracht, jetzt von Seiten von SPD, CDU, CSU. Wir nehmen diese Rechte der Schreiber in den sozialen Netzwerken und auch das Geschäftsmodell der Plattformen durchaus ernst. Aber wir machen uns auch Sorgen um die Betroffenen, um die Opfer von Straftaten im Netz, die bei Ihnen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Wo kommen die bei Ihnen überhaupt vor? Zum Glück gibt diese Debatte, die wir ja heute hier in erster Lesung beginnen, Gelegenheit, hier einiges klarzustellen. Und da ist falsch, dass Sie meinen, dass sich dieses Gesetz gegen die freie Debatte im Internet richtet. Ich möchte richtigstellen, zunächst, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ändert überhaupt nichts an der Frage des materiellen Rechts, was noch von freier Meinung geschützt ist, was davon gedeckt ist und wo eben die Grenze zur Strafbarkeit verläuft. Das ist definiert im Strafgesetzbuch und ändert sich durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in keiner Weise. Meinungsfreiheit ist bei uns in unserer Demokratie ein essentielles Grundrecht. Sie ist deshalb frei, sie ist sehr weit gefasst. Sie deckt auch massive Kritik gegenüber der Regierung, gegenüber der Politik. Sie kann abseitig, sie kann absurd, sie kann abstrus sein. Wir erleben ja hier auch Beispiele dafür. Es gibt keinen Meinungs-TÜV und niemand hat Zensur zu befürchten oder staatliche Sanktionen. Das ist die Meinungsfreiheit in den Grenzen des Grundgesetzes, begrenzt durch die allgemeinen Gesetze, durch die Gesetze zum Schutz der Ehre und der persönlichen Ehre und zum Schutz der Jugend. Das sind allgemeine Gesetze, eben auch im Strafrecht. Aber für uns ist klar, wir akzeptieren nicht. Nee, das war nur, es ist, ich finde es schon wieder fast ermüdend, weil das habe ich alles schon so oft gehört, die Scheiße. Ja, ich verstehe gar nicht und Overblocking gibt's nicht, kommt gleich noch. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht wahrgenommen wird, also dieses Argument, dass einfach auch die Strafandrohungen an die Unternehmen, dass die zu mehr Einschränkungen führen, wieso das als Argument nicht durchgelassen wird. Also dieses Argument selber sehe ich nicht angegriffen. Und mich würde das freuen, wenn ich von den Befürwortern das einfach mal besser ausformuliert hören würde, weil ich finde dazu bisher einfach nichts. Und es ist halt, ja, also eine Einschüchterungstaktik, damit halt weniger durchgelassen wird. So. Und wenn du jetzt da noch Einfluss hast und schon ein kleiner Fisch bist, dann schreibt vielleicht noch ein Journalist über dich und dann wird dein Facebook-Account oder dein Twitter-Account wieder entsperrt. Aber wenn du jetzt kleiner bist, dann bist du weg vom Fenster. Und wenn du jetzt vielleicht auch eher konservativ bist, bist du gleich doppelt weg vom Fenster. So. Und ich, also, weil wir sehen ja, wer im Twitter Trust and Safety Council ist. Und Facebook hatte ja auch seinen Skandal, dass konservative Meinungen selektiv rausfiltern. Das ist ja gut belegt mittlerweile. Und ich vertraue einfach diesen privaten Unternehmen dann nicht, ihre Aufgabe wirklich gut wahrzunehmen, auch für Meinungsfreiheit einzustehen und direkt mit der Drohung nach hohen Strafen. Es macht es doch wirtschaftlich für die gar keinen Sinn, mehr durchzulassen und sich öfters mal zu sagen, ja, lassen wir das mal lieber stehen, anstatt es rauszunehmen. Und einfach, dass diese Befürchtung überhaupt nicht adressiert wird, finde ich sehr unangenehm. Ich fühle mich da in meiner, sagen wir, Würde, in meiner Würde angegriffen. Also ich finde das nicht gut. Das ist schlecht. Also es läuft da in eine komplett falsche Richtung. Aber ja, Frau Becker, erzählen Sie mal weiter. Also. Dass die großen Plattformen von Unternehmen wie Facebook, Twitter oder Google meinen, sie könnten ihre selbst definierten Gemeinschaftsstandards an die Stelle unserer demokratisch legitimierten Gesetze stellen. Für uns ist klar, im Netz darf es keinen Freibrief geben für Beleidigung und Bedrohung, auch nicht unter dem Schutzmantel der Anonymität. Wir brauchen hier Regeln, die diese großen Player der modernen Kommunikation verpflichten, sich an die demokratisch beschlossenen Gesetze zu halten. Und was für andere Medien selbstverständlich ist, Das muss hier eben auch für die Social Media gelten. Auch die müssen in eigener Verantwortung prüfen. Das ist für Verlage völlig selbstverständlich. Auch die müssen prüfen, ob in ihren Beiträgen, wenn ich mir so manche Sachen angucke, die zum Beispiel die Taz fabriziert, mit Herrn Yücel früher oder mit Frau Jacobi-Fahrer jetzt, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass die Regeln auch für andere Medien gelten. Ja, das hab ich auch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde immer mehr Meinungsfreiheit besser. Ich finde, dass sich die Leute auch mal daneben benehmen dürfen in ihrer Meinung und dass man das als Gesellschaft aushalten sollte. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass wir da einen ordentlichen Standard, ein ordentliches Mittelmaß haben, was wir gut umsetzen in der Gesellschaft. Das sehe ich einfach nicht. Also was ich mich frage, ist, als sie gesagt hat, dass so Sachen wie Beleidigung und so, das kann man nicht aushalten, das muss weg und so, ich paraphrasiert halt, warum muss Islamkritik darunter fallen? So, warum ist Islamophobie auf einmal so ein Ding da drin? Weißt du, die Gefühle von religiösen Leuten werden angegriffen. Uiuiui. Du hast immer noch nicht die Grundprinzipien des intersektionellen Tums begriffen. Alles ist mit allem verbunden, OPEX. Und wenn du das irgendwie mit reinschieben kannst, das ist genau wie gestern, als diese Four-Gender-Studies-Nummer auf Twitter lief und jeder zweite Post irgendwie Kritik an Gender-Studies mit Rechten gleichgesetzt hat, der da von der Seite der Leute kam, die für Gender-Studies sind. Die haben irgendwie, es gibt für die irgendwie nur noch so Fäden aus Bosheiten, die laufen dann zusammen und in der Mitte gibt es so ein Knäuel, das sind dann die Bösen. Und sie haben mit diesen Fäden natürlich überhaupt nichts zu tun. Ja, das sind immer die anderen, das sind so die Fäden der anderen, ja. Ich finde das auch interessant, dass sie jetzt zwar irgendwie sagt, dass er da quasi das gleiche Recht wie für Verlage gelten soll, aber auf der anderen Seite würde ja niemand von denen irgendwie sagen, dass jetzt quasi jeder, der da postet, irgendwie die gleichen Privilegien genießt wie jemand, der Pressearbeit macht. Also so nach dem Motto, du kannst jetzt hier deine Glossen schreiben und deinen Kram und alles, was irgendwie unter den Tisch fällt, ist eigentlich Einschränkung der Pressefreiheit. So würde da ja auch keiner argumentieren. Strafbare Dinge stehen. Wenn sie das zulassen, dann haftet der Herausgeber oder der Redakteur, also etwas ganz Normales, nichts Neues für die Netzwerke. Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um die Grundsatzfrage, und das ist auch eine Machtfrage, wer rechtlich und tatsächlich die Regeln im Netz bestimmt. Sind das die Facebooks dieser Welt? Da wird einfach vor meinen Augen, okay, das Obertonfenster zur Meinungsfreiheit einfach so rumbewegt, wie es gerade einem passt, nur um ein Argument zu machen. Weißt du, anstatt dass man sagt, okay, ja, wir haben irgendwie Mist gebaut und ja, wir erkennen die Kritik an, das stimmt auch alles und irgendwie glauben wir, das würde vielleicht die Gesellschaft verbessern, lass uns das mal versuchen, zumindest. So, wenn es schlecht ist, übernehme ich die Verantwortung. Ist es jetzt so, dass man da steht und sagt, ja, es ist nichts Neues, das ist eh schon normal, wir setzen das jetzt nur einfach um, wir gehen jetzt einfach 10 Schritte weiter, das war schon eh aber alles immer normal, warum regt ihr euch auf? Das ist einfach so erniedrigend, ey. Ja, und diese Einschätzung von ihr jetzt, dass das quasi die sozialen Netzwerke eigentlich sowas sind wie Medien, wird ja auch nicht, also das ist ja nicht die offizielle Klassifizierung von den sozialen Netzwerken, das ist jetzt ihre Meinung irgendwie. Ja, genau. Und das meine ich halt, dass das Overton-Fenster halt immer weiter verschoben wird, dass du jetzt halt irgendwie mehr und mehr da Leute hast, die hingehen und sagen, mir hat neulich halt gestern jemand gesagt gehabt, dass Meinung haben und Meinung aussprechen zwei verschiedene Sachen sind und dass du gerne eine Meinung haben darfst, aber du darfst sie nicht aussprechen, so von wegen, so, du darfst sie gern haben, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, wie sich die Person das vorstellt mit irgendwie späteren Generationen, wie sich Leute eine Meinung bilden sollen, wenn sie nicht ausgesprochen werden kann, das ist dann ja echt einfach krank, ja, aber ja, das ist halt wirklich das ist unmöglich, man, nee. Ach, das ist anscheinend ihr Standpunkt. Und ich will Ihnen vorlesen, wie Facebook das meint und auch praktiziert. Da heißt es nämlich in deren allgemeinen Geschäftsbedingungen: Wir können sämtliche Inhalte und Informationen, die du auf Facebook postest, entfernen, wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen diese Erklärung, bzw. unsere Richtlinien verstoßen. Also, soll das der Maßstab sein? Oder sind das unsere Gesetze, die dann auch durchgesetzt werden müssen? Das ist unsere Meinung und das ist das Ziel und der Zweck des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Wir haben nur Befehle befolgt, meine Fresse! Alter, die können doch einfach sich hinstellen und das Bundesverfassungsgericht nehmen und da das Zitat rausholen, was aus einem Fall entstanden ist, bei dem es um Meinungsfreiheit ging, wo drin steht, dass Meinungsfreiheit alle Aussagen beinhaltet, egal ob diese wahr oder falsch sind, emotional oder rational, oder ob sie gefährlich oder als ungefährlich eingestuft werden, okay? Alles das ist Aussage, ist Meinung, okay? Und, ach, meine Fresse, die kommt einfach hin und macht, was sie will. Das ist, Mann, nee, ey. Ja, und außerdem, ich meine, diese Gemeinschaftsstandards sind halt sowas wie eine Hausordnung. Ja, das, ja, eben. Und da rennst du ja auch nicht hin und sagst irgendwie so, ja, aber im, keine Ahnung, irgendwo in der Abfallverordnung steht, du darfst dies und jenes hier nicht hinwerfen oder so. Und deswegen brauchen wir jetzt irgendwie ein Festival-Durchsetzungsgesetz, damit die Leute ihren Müll auch ja in die Tonne tun, irgendwie auf dem privaten Gelände. Ja, nur halt, was ich meine, ist halt, es ist so unglaublich toll, dass die Argumente für das Netzwerk DG so sind wie, ja, wir befinden uns, wir bewegen uns in einer fein ausgeschnittenen, kleinen, cherry-pickten Gruppe an Argumenten und wir gehen nicht darüber hinaus, denn wenn wir darüber hinausgehen, heißt es auf einmal, dass wir auch irgendwie mal nicht so mit dem Gesetz vereinbar sind. Also ich verstehe auch nicht, wie man darauf kommt, einem amerikanischen Unternehmen vorzuschreiben, nach deutschem Gesetz zu handeln. Also wie das rechtlich vonstatten geht. Weil das gab es doch auch den Vorfall mit der Airline aus, wo war es, wo sie einen Israeli nicht befördern wollten, wo sie meinten, dass das in Ordnung ist, wenn die Airline das so macht. Und hier in dem Fall wollen sie auch ausländische Unternehmen dann nicht nach, also na, dann sozusagen ja, nicht mehr erlauben, nach ihrem Heimatrecht zu handeln, sondern sie zwingen, deutsches Recht anzunehmen. Und bei dem Vorfall mit dem Israeli, mit der Airline, das war einer von diesen City-States, also von den Kleinstaaten im Mittleren Osten, ich glaube Kuwait, und da hat man sozusagen deutsches Recht nicht durchgesetzt. Und ich verstehe nicht, warum das in dem einen Fall okay ist und in dem anderen nicht. Also ich weiß nicht, ob es da eine deutsche sozusagen Verordnung gibt, in welchen Fällen man deutsches Recht anderen Ländern, also Firmen, die in anderen Ländern beheimatet sind, aufzwingen möchte und nicht. Und wie das auch nach internationalem Recht ablaufen soll, was man sich dabei denkt. Also. Naja, man könnte schon sagen, dass Facebook diese Dienstleistung auf deutschem Boden anbietet. Weil die User sind ja in Deutschland. Und es werden auch Werbeeinnahmen mit deutschen Partnern generiert und so. Also ich denke, da kann man ihnen schon einen Strick draus drehen. Ja, aber die Airline fliegt ja wahrscheinlich auch zu deutschen Standorten dann. Ja, und muss da natürlich die deutschen Flugsicherheits- und Flughafenstandards einhalten. Das ist ja, schon, also sobald du ein Geschäft in dem Land machst, das finde ich auch ganz in Ordnung so. Sonst stellen wir die Kraftwerke einfach hinter eine Grenze und wenn es dann irgendwie einen Stromausfall gibt, zahlen die halt nicht. Oder? Also, ja, aber ich meine nur, dass es nach internationalem Recht, dass ich in der Richtung bisher noch nichts Großes gehört hat, dass mich das auch mal interessieren würde, ja, ob es da Probleme gibt. Also, ja, es gibt ja auch gut, außerdem, die Auswirkungen in die andere Richtung halt eben auch. Also wenn deine Beiträge jetzt angenommen, du schreibst es auf Englisch Beiträge, dann sind die ja im Prinzip auch überall dann weg, wenn die jetzt nach deutschem Recht irgendwie gelöscht werden. Ja, nur, weißt du, wenn du so soziale Netzwerke zum Beispiel in kommunistischen Regimen anbietest oder halt so halt in Zensurregime, ja, dann wird da ja irgendwie nichts groß Kontroverses drin stehen dürfen, beziehungsweise teilweise überhaupt verboten werden. Ja, dann fällt das Argument ja komplett ins Wasser. Also das Problem ist, dann was Kontroverses und einen Tag später schreibt der User nichts mehr. So einfach ist das dann. Ja, und das ist halt eben die Sache. Ich glaube, das Argument ist schon, ich kann es nachvollziehen mit, die Regeln sind halt so, wie sie halt in dem Land sind, wo der Service angeboten wird, so ähnlich wie die Fahrregeln. So, wenn ich jetzt in England irgendwo fahre und dann fahre ich halt da nicht auf der rechten Seite wie hier, sondern auf der linken Seite so und da okay, ja okay, so Kleinigkeiten. Ja, das wirkt sich ja nicht zurück aus. Das wirkt sich ja dann nur aus auf die Straße, auf der du fährst. Aber das Netzwerk. Das wirkt sich ja auch zurück aus. Das wirkt sich ja auch auf die Leute aus, die deine Sachen dann nicht lesen können, die jetzt nicht in Deutschland sind. Ja. Also prinzipiell ist es halt, läuft es eigentlich auf eine Great Firewall hinaus, weil du musst ja dann quasi für die Deutschen das Internet filtern. Ja, und das ist halt eben schon einfach nicht nur wieder verfassungswidrig. Okay, eine Zensur findet nicht statt, es wird einfach mal komplett rausgeworfen, weil es jetzt heißt, eine moralisch wertvolle Zensur findet ja doch mal statt, ist ja okay. Ja. Kann man nicht jetzt in Venezuela oder so investieren und da das Serverfarmen anlegen und da praktisch das unzensierte Internet? Für Deutschland das wäre eine Idee. Also. Das Problem ist ja auch, dass mit diesem deutschen Stempel aufs Internet, was jetzt aufgedrückt wird, dass du ja sozusagen das deutsche Geschmäckle jetzt zum Teil auch nicht mehr in Nachbarländern drauf zugreifen kannst in der EU, was ja die Sache noch kurioser macht. Ich finde auch so, diese Leute, die this Twitter has been withheld in your country, weißt du? Ich finde das so frech. Ja. Das ist so offen. Ich fühle mich nicht mehr frei und ich fühle mich in meiner Würde angefasst. So. Ja, und dann wundern sich die Leute. An der Puppe wo? Ja, wortwörtlich. Ich fühle mich in meiner Würde angegriffen. Dadurch. Ja, nee, es ist auch so. Ja. Ich sehe mit Entsetzen, wohin sich insgesamt Demokratie entwickelt, klar. Ich sehe das ja nur schon ein bisschen länger und früher war das definitiv anders. Ja. Weißt du, so Politiker, also Leute, die halt für NetzDG sind, die für Zensur sind, egal aus welchen Gründen, ja, sollen mal jetzt mal so diejenigen sein, die sich eben, keine Ahnung, von Social Media sollte vielleicht dann so ein Programm angeboten werden. Wir zensieren sie, ja, und sie schauen mal, wie gut sie damit durchkommen, ja. Reden und über andere bestimmen. Es verpflichtet sie zu einem effektiven Beschwerdemanagement mit qualifizierten Mitarbeitern in ausreichender Zahl. Es muss eine Kontaktperson öffentlich gemacht werden, eine erreichbare Adresse, damit man überhaupt weiß, wohin man sich wenden kann als Betroffener oder auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Und drittens gibt es die Pflicht, nach einem gerichtlichen Beschluss auch die Kontaktdaten mitzuteilen, damit man einen anonymen Schreiber überhaupt identifizieren kann, jedenfalls das versuchen kann. Das ist keine Privatisierung des Rechts, da irren Sie, sondern es ist im Gegenteil die Durchsetzung des Gesetzes, das an die Stelle der privaten, selbstgemachten Standards tritt. Und das ist eigentlich auch völliger Quatsch, weil die Gemeinschaftsstandards, die gelten ja trotzdem. Also Facebook kann ja trotzdem irgendwie die Nippelbilder weglöschen und was weiß ich nicht, was alles. Also du erwirkst halt einfach ein reines, klares, verständliches System durch Bürokratie, wenn du ihm deinen eigenen Stempel aufdrückst. Ist das so schwer zu verstehen? Weißt du, so, das ist, nein. So, Facebook hat schon jetzt irgendwie ganz viele Regeln und ganz feine Regeln, aber man darf da schon Sachen schreiben, die man halt als Position vertritt. Ja, genauso wie auf Twitter auch, nur wird da jetzt... Naja, der Account von Ronay Chaka, also ich glaube Jesidin ist sie, die ziemlich böse über Islam twittert auch und auf Facebook schreibt, der Facebook-Account ist komplett gelöscht worden. Ja, aber dann nimmst du halt einfach noch mehr Bürokratie rein und dann willst du was, dass die Kommunikation nicht drunter leidet? Was sie ja noch gar nicht angesprochen hat, sie redet ja als nur davon, dass das Gesetz so funktioniert, wie das in ihren Köpfen funktionieren soll. Sie redet nicht von Overblocking oder Löschen von Sachen in vorauseilendem Gehorsam oder sowas. Ne? Weißt du, warum kann dann der Staat nicht einfach genug Geld reinstecken, weil wir das ja eh dann irgendwie schon haben an Steuergeld und was weiß ich woher, dass man da einfach ein staatlich finanziertes soziales Netzwerk macht. Dann einfach schaut, hier, so, wir zeigen euch jetzt, wie das aussieht mit Netz.dg. Ja? Warum muss man etwas nehmen, was schon vorher existiert hat, was sie nicht geholfen haben aufzubauen und da jetzt ihren eigenen Stempel drauf zu drücken? Warum nicht was Eigenes bauen mit ihrem eigenen Stempel vorne dran? So. Ja gut, das ist ja auch nicht so ganz richtig, weil das könntest du ja dann bei jeder Firma irgendwie sagen. So. Was sollen die sich jetzt an irgendwelche Regeln halten? Soll doch einfach der Staat auch irgendeine Konkurrenzfirma aufmachen. Ja, okay. Besteuerung ist Diebstahl, will ich an dieser Stelle nur no taxation without representation, ja. Warum hat sich denn bis heute dieser dezentrale Ansatz wie dieses Diaspora nicht durchgesetzt? Weil dann und Menschen. Menschen ist nur ein bisschen in die Richtung. Aber. Ja, aber bei Diaspora lag es ja auch zum Teil daran, dass dann Leute selber Server aufsetzen müssen und man dann selber die Verantwortung hat und dass man dann selber oft Probleme bekommt, wenn sich Leute daneben. Das hätten dann auch wieder nur Leute in Tonga oder so machen können. Ja. Also. Die Gefahr des Overblockings haben wir im Gesetzgebungsverfahren ausgeräumt. Es droht nämlich kein Bußgeld dann, wenn man zu einer anderen Entscheidung im Einzelfall kommt, sondern ein Bußgeld darf nur verhängt werden, wenn diese Pflichten systematisch nicht erfüllt werden. Wenn also grundsätzlich abgelehnt wird, ein Beschwerdemanagement zu machen oder grundsätzlich bestimmte Straftaten dann eben nicht entsprechend behandelt werden. Und es gibt eine Exit. Ja, da gibt es das Bußgeld, aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem, um halt zu vermeiden, dass es überhaupt irgendwelche Probleme gibt, einfach über Overblocking gemacht wird. Aber, naja, die Dame sagt, das wäre ausgeschlossen. Schön. Strategie für die Plattformen, die wir Ihnen ganz bewusst eingeräumt haben. Sie haben die Möglichkeit, die Fälle, die aus Ihrer Sicht nicht klar sind, rechtmäßig ja oder nein, auch völlig ohne Zeitdruck innerhalb von 7 Tagen an ein plural besetztes Gremium zu geben, das dann diese Entscheidung in eigener Verantwortung trifft, völlig ohne Druck, ohne vorgegebenes Ergebnis. Aus Ihrer Sicht. Und das ist genau das mit der Privatisierung des Strafrechts. Was die Dame 7 Tage völlig ohne Zeitdruck, Chris. Mehr muss man eigentlich zu der Frau nicht sagen. Also 7 Tage völlig ohne Zeitdruck. Ich fände das, also ich könnte mich mit dem Gedanken eigentlich sogar noch anfreunden, aber auch dann nur, wenn es dann auch Facebook-Privatgefängnisse gibt. Das fände ich dann gut. Weißt du, dann geh voll libtard komplett, weißt du, dann würde ich noch sagen, das ist eine Shitshow, die ich mir angucken würde, so. Einfach so mal gucken, wie, was dann passiert, so. Aber ja, ist dann halt auch ab absurdum geführt, so. Ist dann nicht Facebook, sondern Cellblock. Ja. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir gerne auch noch ausbauen wollen, wenn die Plattformen sich dieser Möglichkeit noch nicht bedienen. Sie senden ein fatales Signal, dass Ihnen die Durchsetzung des Rechts im Internet nicht wichtig ist. Wir sind überzeugt, dass wir diese Regeln brauchen und wir scheuen die Debatte nicht. Danke. Für die SPD hat das Wort Dr. Sie fürchtet die Debatte nicht, aber sie spricht nichts von der Problematik an, die Kritiker an dem Gesetz äußern. Die einfachste Kritik an diesem ganzen Netz.dg und Meinungsfreiheit-Ding ist einfach, du brauchst absolute Meinungsfreiheit, damit du Meinungsbildung haben kannst, okay? Wenn du Meinungsfreiheit einschränkst, schränkst du Meinungsbildung ein und das macht die Bevölkerung gefügsam, macht sie dumm, macht sie impulsiv, macht sie zu all dem, bevor wir durchgesetzt sind. Das macht man mit RTL, RTL 2, ProSieben und Sat.1. Weißt du, dann hast du einfach Leute, die dir hinkommen und sagen, du brauchst einen Peiniger, um Peiniger loszuwerden. Nein. Herr Hallo Präsident, Johannes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Hass und Hetze im Netz, das ist leider heutzutage keine Ausnahmeerscheinung mehr. Wir alle kennen von unseren eigenen Profilen, von Kollegen, von Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern oder mit der Polizei, mit welcher Wucht und vor allem mit welcher Intensität und strafbarer Weise im Internet gehetzt wird. Da geht es um Volksverhetzung, um üble Beleidigungen, um Mobbing und um Bedrohungen bis hin zu Mordaufrufen. Und weil leider also, dass es da um das alles geht und das rührst du in einen Blender und kippst es wieder aus. Und das heißt dann Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dass das völlig verschiedene Level von irgendwie Angriffen oder potenziellen Schäden, die das verursachen kann, hat. Das blendest du völlig aus. Genau, und außerdem die Leute, die er gerade aufgezählt hat, also niemand, also mir ist jetzt niemand bekannt aus meinem Bekanntenkreis, der solche Dinge erlebt hat im Internet. Also wenn ich die Polizei frage, so, hey Polizei, habt ihr schon mal irgendwas erlebt, was mit Straftaten zu tun hat? Dann sagen die nee oder was? Das Ding ist halt, Mordaufrufe waren vorher auch schon illegal. Ja. Und die sind vorher auch schon entfernt worden. Und die konnte man vorher auch schon ahnden. So, könnt ihr euch noch daran erinnern, als in Erfurt der Amoklauf war und jemand in Krautschan gepostet hat, ich gehe morgen so richtig gepflegt in der Schule grillen und bevor jetzt irgendein Bernd die Polizei ruft, das war ein Witz, und der dann dafür eine Hausdurchsuchung bekommen hat. Ja, ich, keine Ahnung, das gab es davor schon, dass man solchen Sachen nachgehen konnte. War ganz komisch, wie wussten die denn, wer da bei Krautschan gepostet hat? Das ist doch anonym, oder? Ja, weißt du, ganz merkwürdig so. Aber hat gesagt, wir brauchen das Netz-DG, damit wir überhaupt rausfinden können, wer hinter so anonymen Dingern steckt. Da bin ich jetzt aber verwundert. Zum Beispiel gibt es auch seit, ich glaube, 2003 oder 2004 muss ein E-Mail-Provider ab einer bestimmten Größe innerhalb von 24 Stunden eine Live-Kopie von einem Postfach der Polizei zugänglich machen, wenn sie mit einer Abfragegenehmigung kommen. Wenn du privat einen E-Mail-Server betreibst, musst du dich in der Richtung schlau machen und dann musst du der Polizei ein Interface geben, wo sie direkt drauf zugreifen können. Also das sind schon so viele Sachen in die Richtung passiert, dass ich nicht verstehe, wie diese Menschen sich dorthin stellen und so tun, als ob es da noch einen höheren Handlungsbedarf gibt, weil alles bereits abgedeckt ist. Und für alles, was er gerade auch genannt hat, ich Fälle kenne, wo die Leute für solche Sachen vor Gericht gekommen sind und ich einfach nicht verstehe, wieso man jetzt so tut, als ob es vorher nicht möglich war, das vor Gericht zu bringen. Und aber dieses Overblocking, also die Zensur, der Kahlschlag, dass man den gar nicht adressiert, das finde ich sehr mysteriös. Sagen ja, das tun sie ja. Mal. Sie sagen ja halt, das gibt's nicht und es kommt nicht, weil man hat ja jetzt 7 Tage. Aber hier, ich habe einfach mal nachgeschaut im StGB, okay, Strafgesetzbuch, steht Paragraph 188. Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens. So, Abschnitt 1. Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften eine üble Nachrede aus Beweggründen begangen, die mit der Stellung des Beleidigten in öffentlichem Leben zusammenhängen, und ist die Tat geeignet, sei öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. So, Abschnitt 2. Eine Verleumdung wird unter den gleichen Voraussetzungen mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Ja, die kommen dann an und sagen, Störung des öffentlichen Friedens, machen Sie bitte keine Unfug. Also, ja. So. Aber ja, schauen wir mal weiter, was der Fechner so oft solche Worte dann auch zu Gewalttaten führen, mussten hier gegen vorgehen. Und deswegen war es richtig, dass wir gegen Hass und Hetze und gegen Straftaten im Internet dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen haben. Das würde mich ja mal interessieren, wie oft das jetzt gewesen ist. Aber das wird ja wieder nicht gesagt dann. Ja. Also ich tippe mal auf 0 mal. Das war eines der wichtigsten Gesetze der letzten Legislaturperiode. Es war richtig. Dank an Justizminister Maas für seine Initiative, Dank an die Opposition für wertvolle Anregungen und Dank an alle Abgeordneten der Koalitions- Fraktion der letzten Wahlperiode für dieses Gesetz. Es war richtig, dass wir die sozialen Netzwerke in die Pflicht genommen haben, denn wer Milliarden verdient, wer Milliarden Umsätze macht, den trifft auch die Verantwortung dafür, dass es keine Straftaten in seinem Netzwerk geht. Und deswegen war dieses Gesetz wichtig, denn damit verhindern wir Einschüchterungen von Bürgerinnen und Bürgern und damit sichern wir erst die Meinungsfreiheit, dass jeder seine Meinung äußern kann, ohne bedroht zu sein. Und wohlgemerkt, die Meinungsfreiheit wird durch dieses Gesetz nicht im Ansatz verletzt. Nur offensichtlich strafbare Inhalte müssen gelöscht werden. Wenn es Zweifel gibt, ob ein strafbarer Inhalt vorliegt, dann greift die regulierte Selbstregulierung. Und das. Wenn es Zweifel gibt, ja, wer hat die denn dann, die Zweifel? Wer darf die denn haben? Ach. Müssen die haben, die Zweifel, oder können die haben? Offensichtlich, ja. Soziale Netzwerk muss dabei auch nicht ständig jeden Inhalt kontrollieren, sondern nur auf Beschwerden reagieren. Und nur eine Behörde kann Bußgelder verhängen, nicht Facebook selbst. Okay. Und niemand würde sich aus falschen Gründen beschweren. Das würde niemand tun. Nein, das ist noch nie vorgekommen, dass das jemals passiert worden ist, dass so ein Instrument missbraucht worden ist, um Leute einzuschüchtern. Weißt du, oder, das ist oder, unmöglich. Also oder, niemals. Niemals. Oder Leute, hier, ich habe gestern so auf Twitter so eine ziemlich krasse Story gelesen. Das ist schon echt einfach so richtig so Cyberpunk-mäßig krank gewesen. Jemand hat sich halt mit jemandem so online halt befreundschaftet und so. Auf Facebook haben sie sich dann unterhalten und waren ganz lang befreundet. Aber erst so irgendwie vor ein paar, keine Ahnung, Tagen hat die Person erfahren, dass ihr Freund dann gestorben ist. Aber sie hat es nicht über Facebook erfahren. Ja? Der Post war aber auf Facebook drauf. Er wurde ihr aber nicht gezeigt. Okay? Dieser Algorithmus, der dir raussucht, was wichtig ist für dich, hat diesen Post nicht für wichtig erhalten und ihn nicht angezeigt. Und das ist halt richtig einfach dystopisch, weil du dir dann überlegen musst, ob die Person überhaupt gedacht hat, dass niemand sich für sie interessiert und sie dann halt einfach mal allein stirbt. Und es war einfach fürchterlich, das ist richtig krank. Und da denke ich mir auch, solche Gesetze würden dann ja eigentlich solchen Algorithmen nahelegen, dass die Algorithmen sich auch mal anpassen sollen an diese Gesetze. Von daher, dass es dann heißt, ja, okay, so irgendwie, dass du jetzt einen Unfall hattest, das ist negative Nachrichten, das wollen Leute nicht, dass wir einen positiven Feed haben, das will man nicht sehen. Das, was du da ansprichst mit den Algorithmen, das ist ja das nächste Ding, was wir auch schon im Petto haben, wo sie sagen, dass um eine gerechte, freie Gesellschaft umzusetzen, es wichtig ist, dass der Staat Einblick in den Source Code hat, damit kein Rassismus im Source Code, also im Algorithmus sich entwickelt. Ja, toll. Das gibt es auch schon als Vorschlag. Bin ich auch mal gespannt, ob dieses dystopische etwas von einer Idee, von einem Rechtsvorschlag, ob das wirklich dann auch als nächstes kommt. Und dann Alter, mich graut das schon jetzt, allein was der Fechner macht. Aber wenn das mit den Algorithmen auch noch kommt, meine Fresse. Ja, ich nicht mehr an unseren Hitstream habe nun 8 schon. Mit der Vortrag von der Brodnik, genau das fordert. Genau. Also der Staat kontrolliert uns jetzt noch nicht direkt, also den Einzelnen so, aber halt schon irgendwie versucht es by Proxy zu machen, dass Politiker sich hinstellen und versuchen durch ihre eigene Machtauswirkung, das ist ganz interessant, wir rügen mal Facebook für ihre Machtmissbrauch, ne, so, und dass sie ihren Pflichten nicht nachkommen, aber wir selbst, wir sind gut, wir haben keinen Machtmissbrauch, wir sorgen auch nicht für Machtmissbrauch von anderen dann, nee. So, wir sind die Guten. Ja, und lass es mal alleine Interessen des Unternehmens irgendwie sein, was sie dann sich darauf verweisen können. Also angenommen, Facebook denkt sich jetzt so, wir können irgendwie bessere Werbung irgendwie verkaufen, wenn wir keine kontroversen Themen hier auf unserer Plattform haben. Und lass doch einfach mal irgendwie alles löschen, was ein bestimmtes Wort drin hat, irgendwie Islam und so. Und wenn sich einer beschwert, dann sagen wir einfach, ja, es wurde halt gemeldet, wegen Netzwerkdurchsetzungsgesetz müssen wir das alles leider entfernen. Ja oder dass du einfach irgendwann mal einfach nicht mitbekommst, wenn irgendwo ein Terroranschlag war. So, und das dann einfach dann nicht weiß. Bis jetzt ist ja so, dass Facebook ja, so... Ja gut, also das mit den Terroranschlägen ist ja schon jetzt so. Wenn du dir anguckst, was wirklich passiert und was durch die Medien durchgetragen wird, da sind ja sehr große Diskrepanzen. Also das ist ja jetzt schon der Fall. Also. Ja. Aber ich meine halt noch krasser. Wir sind dahin, ja noch lange nicht da. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, von einer Privatisierung des Rechts kann in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rede sein. Und das wichtigste Element unseres Gesetzes, das hat breite Zustimmung erfahren, vom Richterbund bis hin zu den Polizeibehörden oder auch in der Internet-Community. Endlich haben wir in Deutschland die Verpflichtung, dass soziale Netzwerke eine Zustellperson in Deutschland benennen müssen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Unterlassungsansprüche in Deutschland geltend machen und nicht im Ausland, etwa Karibikstaaten, wo immer auch die sozialen Netzwerke angeblich ihren Sitz haben. Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden haben einen Ansprechpartner vor Ort. Das war ein Meilenstein dafür, dass Unterlassungsansprüche durchgesetzt werden konnten hier in Deutschland. Ja, da hat er dann mal einen ganz guten Punkt, weil das war dieser inländische Zustellungsbevollmächtigte, der bei der AfD jetzt auch wegfallen würde, weil die es ja einfach komplett kippen, und der Vorschlag von der FDP wollte diesen Punkt dann halt eben verschieben ins Telemediengesetz, glaube ich, dass das halt noch drin bleibt. Und Ihnen von der AfD, Ihnen geht es doch gar nicht darum, die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Ihnen geht es darum, auch weiterhin Hass und Hetze im Internet zu ermöglichen, wie wir es von Ihren Leuten hören. Bitte schön, dafür irgendwie Belege, weißt du, so citation needed. Weißt du, so der hat hier gerade gegen die AfD gehetzt. Ja, so, ja, die Unterstellung finde ich auch eigentlich noch mal eine Ecke schlimmer als das, was die AfD vorhin gemacht hat, weil, also, irgendwie denen zu sagen, so nach dem Motto, ihr wollt das ja nur machen, damit ihr weiter hetzen könnt, und vor allen Dingen, ich meine, wenn das stimmen würde, was sie die ganze Zeit sagen, dann ist es doch eh egal, weil das Gesetz will das ja schon so. Das Einzige, was sie nicht haben, ist ihr Durchsetzungsgesetz, um es durchzusetzen. Die AfD achtet sehr genau darauf, was sie sagt und wie sie sagt. Das Ding ist ja auch niederträchtiges menschliches Verhalten. Das findest du doch in jeder Partei. Meine Fresse, Alter. Als ob die CDU die Heiligkeit gepachtet hat. Ja, was du aber auch sagen musst, ist, wenn du ihm jetzt zuhörst und das mal mit der Tante von der AfD vergleichst, ja, er wirkt wie so ein Holzindianer aus dem Tabakladen und redet praktisch auch wieder in diesen endlosen Politikerschachtelsätzen aus Wortbausteinen. Das ist echt... Ja, also so in der eigenen Sprache, in der du immer diese plausible deniability hast, wo du dich immer rauswinseln und wieseln kannst und aber dich ja drum scherst, dass du nichts sagst, was eindeutig interpretiert werden kann. Weißt du? Ja. So Hexe etwa die AfD. Politikerin Janet Ihme, AfD-Landesvorstandsmitglied im Saarland, die hat in Facebook so übel gegen Zuwanderer gehetzt, dass sie zu Recht zu 90 Tagessätzen wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Und genau gegen solche Leute ist dieses Gesetz. Dagegen wollen wir vorgehen. Es darf keine Rechtsfreiheit im Internet geben, liebe Kollegen. Ja, aber was hat sie denn gesagt? Was hat sie gesagt? So viel halt eben auch zum Thema, das hat keine politischen Gründe, das ist einfach nur so, um sich halt drum zu kümmern. Aber jetzt quasi sozusagen sich umdrehen und sagen so, ja, weil ihr Politiker von ihrer Partei, die müssen wir erwischen im Netzwerk. Das ist halt richtig krank asozial, ne? Wie die einander an die Gurgel gehen und dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich würde gern mal das sehen, was die da gepostet haben soll. Ja, und ich würde mal gerne erfahren, warum der Kollege sich hier irgendwie mal ganz schon irgendwie darüber erfreut, dass da jemand gesperrt wurde und eingeschränkt wurde in der Aussagefreiheit. So, das ist toll. Gesperrt in dem Fall halt eben verurteilt. Und vor allen Dingen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja noch nicht in Kraft. Das wurde ja irgendwie noch mal verlängert auf den Januar. Und insofern ist das eigentlich auch wieder ein Argument gegen das, was er sagt, weil ja diese Person einfach normal verurteilt wurde. Und das ganz ohne Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Übrigen, Ihr Antrag ist so dünn und so schlampig begründet, dass wir ihn allein deswegen schon nicht zustimmen können. Das mag möglicherweise daran liegen, dass Sie andere Arbeitsprioritäten haben. In der Bild-Zeitung war zu lesen, dass Sie für über 10.000 Euro Kuchen und Schnittchen bestellen. Also ganz offensichtlich beschäftigen Sie sich lieber mit solchen Dingen. Alter, was für ein Stil, Mann. Dieser SPD, Mann, Alter. Kuchen und Schnittchen, während man die Meinungsfreiheit einschränkt. Ich halte es nicht aus, Dr. Johannes. Echt. Kuchen und Schnittchen, genau, und Meinungsfreiheit. Beschweren Sie sich meine nicht über die Meinungsfreiheit. Essen Sie doch Kuchen und Schnittchen. Ja, ja, lass Sie doch Kuchen und Schnittchen essen, ja. Ich habe wenigstens Redenschreiber mit dem Geld bezahlt. Also damit jetzt irgendwie das Sophismen, damit der Sophismenzirkel geschlossen ist, muss dieser Doktor einfach nur jetzt auf seinen Doktortitel aufmerksam machen und sagen, ich bin Doktor und ich weiß, was geht. So. Weiß auch das mit der Bildzeitung. Ja, das können ja nur noch Profis mit Anwälten Behauptungen ausstellen, die so ausgedrückt sind, dass du deine scheiß plausible deniability hast. Und das tut die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Dass der gammlige Arbeiter, der auf dem Weg nach Hause auf seinem scheiß Smartphone irgendwas dahin wischt auf Twitter, ja, den wird es halt treffen, der kann sich nicht mehr äußern. Aber irgendwelche Heinis bei der Bildzeitung, die eine ganze Fußballmannschaft an Anwälten hinter sich stehen haben, die können es noch machen. Toll, toll für die Meinungsfreiheit, toll für die Individualrechte der Leute, die in dem Land leben, super. Weißt du, der Dawkins, der hat da mal bei so einem Interview mal gesagt gehabt, dass das Problem ist halt, dass da bei solchen Sachen es immer darum geht, dass du jemanden finden sollst als Autorität, der entscheidet, was du nicht sehen darfst, okay? So, und wie willst du diese Person überhaupt ermitteln? Okay, wie willst du überhaupt anfangen? Der Papst. Damit zu ermitteln. Ja? Der Papst, ist doch klar. Jeder will einfach der Bestimmer sein. Und ich würde gerne die Pornografie zensieren. Ich gucke mir alles vorher an. Nein, Quatsch. Und während die alle jetzt hier über den gelungenen Schlag gegen die AfD lachen, finanzieren die Parteistiftungen der etablierten Parteien weiter jeden Tag Leute für 10.000 und mehr Euro und setzen die als Lobbyisten und Multiplikatoren ein. Ja. Zu stellen. Und das zeigt, Sie taugen nicht einmal als Protestpartei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe SPD, der Mann bringt die Leute dazu, AfD zu wählen. Versteht ihr das nicht? Ja. So ein Geschwätz, so eine Hochnäsigkeit, so eine Sigmar-Gabrieligkeit, wie der sie ausstrahlt. Wir wissen alle noch, wer die Leute Pack genannt hat. Wir sind nicht so doof. Versteht ihr? Es ist halt auch so. Die SPD hat die furchtbarsten Ergebnisse seit ever, ist sich dabei komplett zu zerlegen und hat, glaube ich, irgendwie den Kontakt mit der Realität vollkommen aufgegeben und schließt sich jetzt in ihrer eigenen Blase ein und die bekommt es einfach nicht mehr mit. Einfach diese politisch korrekte Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, hat halt jede Form des Dialogs und der geistigen Auseinandersetzung erstickt und dann kommen nur noch Leute hoch, die halt speichellecker sind und du siehst es doch hier, das ist inhaltlich nichts, Alter. Wir reden über Schnittchen. Meine Fresse! Das ist... Aber das weiblicher, Ewe. Die SPD wird jetzt weiblicher. Ja, das ist das nächste Ding. Das ist in ihrem Antragsparteibuch für ihren Parteitag 7-mal das Wort ausnahmslos, Hashtag ausnahmslos erwähnt haben. Ich halt's nicht aus. Es ist wie wenn du einen Selbstmord anguckst, der sehr lange dauert. Weißt du, so kommt mir das vor. Die SPD wird so noch weiter runtergehen. Die wird auf 12-7% runtergehen. Also ja, wenn das Problem ist aber, dass wir doch nicht dem Selbstmord der SPD zugucken, sondern wir sehen, wie vorne im Hochgeschwindigkeitszug die vier völlig total dumme Idioten miteinander ringen irgendwie und sich gegenseitig mit dem Finger ins Auge stechen und so. Und es passiert gar nichts. Und wir können eigentlich die Wand schon sehen, auf die der Zug zurast. Es geht ja nicht nur um diese SPD, es geht nicht nur um diese Leute, sondern sie sind dabei, die Gesellschaft so zu spalten, dass das langfristig Probleme gibt. Vor allem, weil es einfach... Wir haben ein beängstigendes Ausmaß erreicht. Ein Satz noch zu den Linken. Ihre Änderungsanträge sind ja so minimal, wenn man sich vor Augen hält, dass Sie letzte Legislaturperiode alles abgelehnt haben von der GroKo, dann ist es, glaube ich, ein großes Lob und eine innige Verbeugung vor diesem Gesetzeswerk. In diesem Sinne, lassen Sie uns zusammenstehen, lassen Sie uns das Netzwerk durchgesetzt. Drei Worte. Ich wäre gerade fertig. Also, bitteschön. Ja. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Fechner, mein Name ist Norbert Kleinwichter. Sie haben jetzt gerade ein individuelles, potenzielles Fehlverhalten, das ich persönlich nicht kenne, eines Parteimitglieds zitiert. Glauben Sie, dass das Konzept der Sippenhaftung einem modernen Rechtsstaat entspricht? Also, da bräuchte ich mir jetzt noch so eine Sonnenbrille, weißt du? Die sind leider sind vorbei. Vorbei. Ja, langsam. Wobei. Der Versprecher darf sein. Die Zeiten sind vorbei. Wobei ich genau solche Dinge, solche Vorschläge mir durchaus aus Ihrem Munde vorstellen könnte. Das ist eben nicht nur die Spitze des Eisberges, sondern wenn man sich Ihre Facebook-Profile anschaut, was Sie für Meinungen verbreiten, was Sie für Meinungen stehen lassen, mit welchen Organisationen Sie zusammenarbeiten, dann ist doch eindeutig, Ihnen geht es nicht um Meinungsfreiheit. Weißt du, mit wem deine Partei und die Linke und die Grünen fett zusammenarbeiten, mit was für Leuten? Deutschland verrecke, Eihard Volkstod und was weiß ich. Oh mein Gott. Kloppt. Oh mein Gott, Alter, warum? Kann der Typ nicht einfach hingehen und sagen, okay, ja, ich hab Mist gebaut, scheiße, tut mir leid, okay, gut, hast recht, danke. Warum muss er irgendwie... Kann die SPD ja auch nicht, sie hat's versucht und jetzt kommt der dicke Siggi von der Seite und drängelt sie doch in die GroKo. Ich sag dir, das ist... Die Politik ist im Arsch. Der hat aber hier, nachdem der Kollege bei der AfD ihn da was gefragt hat, hat er einen Versprecher scheinbar gehabt. Könntest du vielleicht ein bisschen zurückspulen? Ich würde das gerne nochmal hören. Du willst Quote Mining betreiben. Gib es Sie zu. Sie wollen Hetze und Hass bei. Also. Sie haben jetzt gerade. Abgelehnt haben von der GroKo, dann ist es, glaube ich, ein großes Lob und eine innige Verbeugung vor diesem Gesetzeswerk. In diesem Sinne, lassen Sie uns zusammenstehen, lassen Sie uns das Netzwerk durchgesetzt. Drei Worte. Ich wäre gerade fertig. Also, bitteschön, ja. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Fechner, mein Name ist Norbert Kleinwichter. Sie haben jetzt gerade ein individuelles, potenzielles Fehlverhalten, das ich persönlich nicht kenne, eines Parteimitglieds zitiert. Glauben Sie, dass das Konzept der Sippenhaftung einem modernen Rechtsstaat entspricht? Also, Herr Kollege, können Sie bitte wieder aufstehen? Die Zeiten der Sippenhaft sind leider sind vorbei. Wobei, ja, langsam. Wobei, der Versprecher darf sein. Die Zeiten sind vorbei. Wobei ich genau solche Dinge, solche Vorschläge mir durchaus aus Ihrem Munde vorstellen könnte. Das ist eben nicht nur die Spitze des Eisberges, sondern wenn man sich Ihre Facebook-Profile anschaut. Dass er das nicht gut findet. Und er sagt, er kann sich dann aber aus seinem Mund wie überlegen. Dieser Mensch einen Tag. Das nennt man Projektion, okay? Der projiziert, hat freudsche Versprecher, ist irgendwie total irgendwie durch, wenn man ihn einfach nur auch anatmet, okay? Und, Alter, oh mein Gott. Die Zeit der Sippenhaft ist leider vorbei. Deine SPD. Ich finde es klasse. Weil das Ding ist, weißt du, wenn du so Zitate von Politikern hast, du hast direkt so ein Quote-Mining-Zitat, das findest du bei allen Parteien und irgendwie finde ich das, weißt du, ja, deine SPD, weißt du, go for it. Ja, Alter, gut, dass ich da nochmal nachgefragt habe, ne, dass wir das nochmal machen, weil... Der Tag hat Struktur, wenn man weiß, wer der Feind ist, weißt du, das ist so, ja. Sippenhaft-Partei Deutschlands. Ist leider Sippenhaft-Partei Deutschlands. Ja, leider vorbei. Jesus. Anschaut, was Sie für Meinungen verbreiten, was Sie für Meinungen stehen lassen, mit welchen Organisationen Sie zusammenarbeiten, dann ist doch eindeutig, Ihnen geht es nicht um Meinungsfreiheit. Sie wollen Hetze und Hass im Netz straflos lassen. Darum geht es Ihnen. Sie wollen Hetze und Hass im Netz straflos lassen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir können Hass und Hetze... Oh mein Gott. Ach nein. Ja, das ist auch so Politikerlogik. Du willst unsere Änderungen des Sexualstrafrechts nicht haben, du willst, dass Frauen vergewaltigt werden. Du bist der Böse hier, ich nicht. Du bist bei der Partei, die böse ist, also ist deine Frage auch böse. Alles an dir ist böse, nichts an dir ist gut. Du bist böse, ich bin gut. Ja. Genau. Du willst Grenzkontrollen, du willst, dass die Leute irgendwie mehr verrecken. Ja. Sippenhaft ist leider schon, ich meine, der Versprecher darf sein, ups. Jesus. Im Internet so nicht stehen lassen. Lassen uns deshalb gemeinsam als anständige Demokraten solche dünnen und schlampigen Anträge ablehnen. Vielen Dank. können wir dich ablehnen. Und vor allen Dingen, wenn er sich einfach darauf beschränkt hätte, dann hätte ich dem Ganzen sogar noch was abgewinnen können. Also nur darauf, wie der Antrag formuliert ist quasi. Ist zwar auch irgendwie Panne, aber so dieses von wegen, ja, wir machen einfach Reset-Button und das, was die Dame eben meinte, stand da halt eben auch drin. Also das halt eben so hinzudrehen, als wäre es halt böser Vorsatz, ist halt schon ein bisschen heftig. Mhm. Aber ey, Also Leute, hier Bundestag schauen, okay, lohnt sich voll. Das ist besser als RTL, Mann. ASI-TV, meine Fresse. Ja, Frau Bär auch nochmal. Frau Bär? Warte mal, ist sie Trans-Tier oder was? Bär von der FDP-Fraktion. Hallo, Nicola. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Demokratie lebt vom Diskurs. Vom Austausch von Meinungen, Positionen, Vorschlägen, pointiert, auch kontrovers. Und ich finde, die Bundesrepublik Deutschland hat in der Vergangenheit eher darunter gelitten, dass wir nicht genug Diskurs hatten, denn zu viel. Aber da sollten Sie sich nicht zu früh freuen von der AfD, denn wir als Freie Demokraten, wir sagen, die sozialen Netzwerke, sie haben in diesem Zusammenhang eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber anders als Sie, meine Damen und Herren, sehen wir soziale Netzwerke nicht als einen rechtsfreien Raum an. Anders als Sie, meine Damen und Herren, geht es uns nicht um Systemschelte, sondern um Bürgerrechte. Und die Freien Demokraten, sie wollen anders als die AfD effektiv gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung und Hasskommentare im Netz vorgehen. Doch meine indem man es entfernt, damit es wieder nachwächst. Ja. Weißt du, ja, indem man auf jeden Fall auch schon wieder wie eine Drohung, so ein bisschen so nach dem Motto, wir wollen machen das weg und denken uns so nach anderen Quatsch aus. Aber auf jeden Fall, wo ich natürlich auch drüber stolper, halt, Moment mal, wo ich auch drüber stolper, ist natürlich dieser Spruch mit dem rechtsfreien Raum. Ich kann es echt nicht mehr hören, so ein Bullshit. Ja. Ich finde es lustig, dass niemand bei der Kölner Silvesternacht groß dieses Wort benutzt, aber dass hier plötzlich das komplette Internet mal das so bezeichnen kann. Ich finde es klasse. So. Also meine Frage an diese Leute. Gerade im Zusammenhang mit Meinungsäußerungen will ich es erst recht nicht haben. Ja. Also meine Frage zu diesen Leuten wäre halt sowas wie, warum muss die Antwort darauf Zensur sein? So, weißt du, so Hass ist keine Meinung, okay, kann man diskutieren, aber ja, rechtsfreier Raum, okay, aber kann man diskutieren, aber warum muss denn da irgendwie die Antwort auf Antisemitismus sein Zensur? So, was soll der Scheiß? So, ja. Das, muss man jetzt jeden Redebeitrag zu einem AfD-Antrag mit Delenda Carthago eröffnen? Oder also im übertragenen Sinne, muss man erstmal zeigen, dass man die AfD nicht mag? Ja, scheinbar schon. Also Fleischsternchen bekommt. Fleischsternchen. Mad Eagle, Alter. Sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU/CSU, das wollen wir auf einer rechtssicheren Grundlage machen. Und genau das ist der Grund, warum die Freien Demokraten heute hier für den nächsten Tagesordnungspunkt ein eigenes Gesetz vorgelegt haben, das wieder die richtige Balance zwischen Rechtsstaat auf der einen Seite und den Möglichkeiten des Eingriffs auf der anderen Seite herstellt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Denn für uns ist klar, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Sie hier gerade in einem nochmaligen kurzfristigen Zusammenfinden der Großen Koalition so gefeiert haben, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein schlecht gemachtes Gesetz, für das es keine Gesetzgebungskompetenz gibt, jedenfalls nicht hier im Bund, und das die Meinungsäußerungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Rundfunkfreiheit und die Pressefreiheit verletzt, indem es den Betreibern privater Plattformen weitreichende Entscheidungsbefugnisse macht im Hinblick auf den Eingriff durch Löschen und Sperren, Herr Kollege Fechner. Und das ist eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, die nichts mehr mit unserem Rechtsstaatsprinzip zu tun hat. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen von der AfD? Bitte schön. Verehrte Kollegin, sind Sie wirklich der Meinung, dass wir dem Rechtsstaat und der demokratischen Meinungsfreiheit einen Gefallen tun, Wenn wir es zulassen, dass juristisch definierte Begriffe wie Beleidigung und Verleumdung ersetzt werden durch völlig undefinierte Begriffe wie Hate Speech und Fake News, Mann. Und sind Sie weiter der Meinung, dass es zu verantworten ist, dass wir solche juristische Beurteilung nun tatsächlich Mitarbeitern von Facebook und Twitter übertragen? Sehr geehrter Herr Kollege, genau solche Begriffe werden Sie deswegen in dem heute hier vorliegenden Vorschlag der Freien Demokraten nicht finden. Wir setzen an am bestehenden Rechtsrahmen. Wir setzen an der bestehenden Gesetzgebungskompetenz, die eben hier gesplittet ist zwischen Bund und Ländern. Und wir wollen ein regelrechtes, verfassungskonformes System, aber das trotzdem auch die Bürgerrechte gegen Beleidigung, gegen Diskriminierung auch im Netz durchsetzt. Und dazu gehört dann eben auch, und deswegen ist es so wichtig, heute hier das NetzDG aufzuheben und durch die Regelung der Freien Demokraten zu ersetzen. Dazu gehört eben auch, dass die Feststellung, ob eine Meinungsäußerung noch Satire ist, ob sie zwar geschmacklos, aber im Sinne unserer Meinungsfreiheit zu ertragen ist, oder ob sie, Herr Kollege Fechner, schon die Grenze der Strafbarkeit überschreitet, ob sie eine Beleidigung, eine Verleumdung oder vielleicht sogar Volksverhetzung ist, das kann und darf man Privaten nicht zur Entscheidung überlassen. Das ist alleine Sache der dazu berufenen Behörden. Das ist Sache von Polizei und Justiz in unserem Rechtsstaat. Und genau dieses System müssen wir wiederherstellen. Dazu werden wir Polizei und Justiz besser ausstatten müssen. Denn ja, es ist schwieriger geworden, hier hinterherzukommen. Ja, in der Zeit der sozialen Netzwerke verbreiten sich solche Äußerungen sehr schnell, sie verbreiten sich sehr weit und sie halten sich auch hartnäckig. Doch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, es wird eben dem Anspruch nicht gerecht, es ist sogar gefährlich, denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit seiner Kombination aus Löschungsverpflichtung und Bußgeldbedrohung, es führt zur Umkehrung des Prinzips. Früher hieß es im Zweifel für die Freiheit, reden Sie mal mit den Plattformbetreibern. Mittlerweile heißt es im Zweifel löschen. Und genau das greift in Bürgerrechte ein. Und genau deswegen muss dieses Gesetz aufgehoben werden. Wir als Freie Demokraten, wir legen Ihnen einen eigenen Vorschlag vor, denn die Lücke, und da tun Sie uns mit der Debatte, wie Sie sie hier führen, keinen Gefallen, denn die Lücke, die die AfD ziehen will, die lehnen wir ab. Aber leider ist auch der Gesetzentwurf der Linkspartei hier nicht geeignet. Sie wollen Auskunftsansprüche streichen, die wir dringend brauchen. Frau Kollegin, es gibt eine weitere Zwischenfrage. Lassen Sie die zu. Ich hätte jetzt den Gedanken gern zu Ende geführt, aber bitte schön. Bitte? Darf ich es nicht benutzen? Du bist dran. Ich wollte Ihnen, sehr geehrte Frau Kollegin, die Frage stellen, inwiefern sich Ihr Beitrag eigentlich vom Beitrag der AfD-Fraktion unterscheidet. Ich glaube, eins zu eins wurde hier gerade das schon mal vorgebracht und gesagt. Wer aufmerksam zuhört, der hört auch die Unterschiede. Vielleicht legen Sie einfach unser Gesetz neben das Ihre, dann sehen Sie die Unterschiede. Und ich erkläre nur zum Schluss hin, dass wir der Meinung sind, dass es die überflüssigen Berichtspflichten zusammen in einer Klasse sind. So, ja? Vorhin hat der andere auch aufstehen gerufen aus dem Hintergrund, als der Typ nicht wusste, dass man für die Gegenrede stehen bleibt. Ja? Und genauso, weil euer Antrag ist ganz schön dünn, so. Das ist typisch so das Gehabe von den älteren Schülern und die machen jetzt halt auch mit. Das haben sie bisher vermieden, fand ich gut. Da sollten sie auch bei bleiben und nicht den Typen irgendwie nochmal da. Ja, guter Punkt. Die Sie als Linkspartei festschreiben wollen, in dieser Form nicht braucht und gleichzeitig das von Ihnen erhaltene Beschwerdeverfahren nicht auf eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes fußt. Deshalb noch einmal, wir werden nachher die Gelegenheit haben, den FDP-Vorschlag entsprechend zu diskutieren. Das ist die richtige Lösung, das findet die richtige Balance. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin zur ersten Rede im Deutschen Bundestag, Anke Domscheit-Berg. Ja, genau, jetzt kommt die Anke. Weil das jetzt im Chat schon ein paar Mal gefallen ist, ja, die AfD ist hier offensichtlich mit sehr vielen Leuten anwesend. Aber erstens, der Reiz des Neuen, allem Anfang Grund ein Zauber inne, sagt Hermann Hesse. Und das ist ein Antrag von Ihnen. Natürlich haben die da Anwesenheitspflicht ausgerufen. Sich da jetzt schon drüber freuen, dass die alle da sind, ist ein bisschen verfrüht. Wir warten mal ab, wie das in 6 Monaten ist. Bei einer ganz normalen Sitzung über ein wichtiges Thema, wie viele dann da sitzen. Weil jetzt schon zu sagen, ach guck mal, die sind aber alle da, das ist kein Wunder, das ist ihr erster Antrag im Bundestag. Und klar sind die dann alle da. Ja, und es gab auf jeden Fall jetzt auch schon ziemlich viele namentliche Abstimmungen, sogenannte. Das hatte uns ja damals unser Gast hier, der Alva von Wen wählen, der hatte uns ja auch schon gesagt, dass die AfD ja angekündigt hätte, dass sie das mehr pushen wollen, weil die Fraktionen können halt das beantragen, dass namentlich abgestimmt wird und dann müssen die halt alle da ihre Karte einwerfen und dann sind sie natürlich auch alle da und das war ja auch der Unterschied mit dem Ding zur Ehe für alle, das war eine namentliche Abstimmung und das NetzDG war halt keine namentliche Abstimmung. Und der Alva meinte ja auch, dass das quasi nicht gehen würde, dass die ganze Zeit da sind, weil die Arbeit halt parallel in den Ausschüssen und so halt auch stattfindet. Das ist im Moment halt noch nicht so richtig der Fall mit den Ausschüssen. Dadurch, dass es ja keine Regierung gibt, gibt es halt diesen Hauptausschuss. Und ich weiß nicht, was daneben jetzt so richtig läuft, da bin ich nicht genug drin, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz normal im Moment der Zustand. Also ob sie dann, wenn diese Ausschüsse sind, auch noch dazu in der Lage sein werden, da im Plenum so viel rumzusitzen, wird halt auch nochmal die Frage sein. Von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Als Netzaktivistin habe ich auch große Probleme mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dennoch kommen wir als Linksfraktion zu ganz anderen Schlussfolgerungen als AfD und FDP, die die vollständige Abschaffung des Gesetzes fordern. Ich möchte unsere Kritikpunkte noch einmal kurz ansprechen. Wir sehen immer noch die Gefahr der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, denn auch eine regulierte Selbstregulierung ist kein Bestandteil der deutschen Justiz. Und hinsichtlich der behaupteten Neutralität dieses Gremiums würde ich schon gerne wissen, wer eigentlich bestimmt, welche Mitglieder da drin sitzen, wer sie bezahlt und wer es kontrolliert. Wir sehen weiterhin nach wie vor auch ein Risiko der Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Gefahr des Overblockings. Es ist schlicht auch eine Frage der Größenordnungen. Facebook hat 31 Millionen aktive Nutzer in Deutschland. Als profitorientiertes Unternehmen hat es da genau 2 Möglichkeiten, das Problem von Meldungen zu lösen. Entweder entscheidet Software, eine künstliche Intelligenz, oder schlecht bezahlte Menschen mit juristischer Minderqualifikation, und zwar im Akkord. Beides muss zwangsläufig zu Overblocking führen, zum Löschen von Inhalten, die überhaupt nicht mitgemeint waren. Wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit seinen schwammigen Formulierungen hat auch der Antrag der AfD sehr starke handwerkliche Fehler. Denn er fordert die Zurücksetzung des Telemediengesetzes in den Stand vom 30. September und würde damit durch die Hintertür die Abschaffung der Störerhaftung rückgängig machen. Offene WLANs wären dann wieder von Abmahnungen bedroht und das will echt keiner. Wir halten das Gesetz aber auch für ineffektiv. Denn Meinungsfreiheit auf der russischen Plattform VKontakte. Sag nochmal, du hast gerade abgehackt. Ach so, ich habe gesagt, wenn ich zu wählen habe dazwischen, dass die Störerhaftung nochmal irgendwie 3 Monate wegfällt und ob wir anfangen, die Meinungsfreiheit auszuhöhlen, da wüsste ich aber ganz genau, für wen da Wahl fällt, Frau Domscheit-Berg. Freies WLAN. Ja, aber muss ja nicht. Also es gibt ja auch die anderen Entwürfe. Gibt es schon seit 2013 für den Selbstbezeichnung Fall der Fälle eine offizielle Gruppe der AfD, deren User angeben, dass sie wegen Sperrungen auf Facebook dort sind. Bleibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner Fassung unverändert, wird dort bald sehr viel mehr los sein, denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz greift dort und auf anderen Plattformen nicht. Der Hass zieht einfach um. Nein. Das Gesetz ist außerdem ein Ablenkungsmanöver von staatlichem Versagen. Das Ding ist halt auch so, ich finde es ja toll, dass man dass man Hass abschaffen will und so und alles und so. Und manchmal muss ich dann an die Todesstrafe in China denken, die es seit 5000 Jahren gibt und irgendwie gibt es immer noch dort Mord. Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Also ich würde fast behaupten, dass Hass einfach zum Menschen dazugehört und dass es vielleicht auch so sein kann, dass wenn der Hass ins Netz kommt, dass er eher im Netz bleibt, wie als dass er auf der Straße ausgetragen wird. Stimmt nicht immer für alle Menschen, aber dafür haben wir ja auch eine Polizei. Also ich stelle einfach die Behauptung auf, dass desto freier die Rede stattfindet, speziell im Internet, und desto eher dich auch negativ ausdrücken kannst, desto eher verhältst du dich friedlicher im Real Life, also im echten Leben. Und dazu gibt es auch Untersuchungen, also Studien, die muss ich mir auch nochmal genau anschauen, aber ich habe das vor 2 Jahren auch mal in einem Talk gehört von einem Think Tank. Da haben die Leute auch gesagt, dass es halt wissenschaftliche Studien zu dem Thema gibt, die halt nicht unbedingt die keinen Zusammenhang da drin sehen, dass wenn du sozusagen den Hass herausfilterst, dass sich das Verhalten der Menschen tatsächlich bessert. Und da schauen wir einfach mal. Da muss ich noch ein bisschen recherchieren und dann werfe ich mit Quellen um mich und dann können wir die Quellen besprechen. Aber ja. Ich zitiere aus einer Hassnachricht an mich. Du Fischfotze, lass dich vom Nigger tot ficken und deine Familie gleich mit. Unwertes Leben wie dich braucht niemand. Ich hatte sie vor über einem Jahr angezeigt, ohne Ergebnis. Als Feministin mit linkem Wertegerüst fühle ich mich als Freiwild, weil Justiz- und Ermittlungsbehörden flächendeckend versagen und nicht, weil ein Posting nicht schnell genug gelöscht worden ist. Ich vermisse eine Initiative der Bundesregierung. Darf ich das kurz anmerken? Freiwild bedeutet, dass du von jedem getötet werden darfst, so ungefähr. Freiwild bedeutet nicht, dass dir einer irgendwas an den Kopf geschmissen hat, was du scheiße fandst. Du hast geklagt, du hast eine Anzeige gemacht, die Anzeige ist leider nicht durchsetzbar gewesen, so wie es aussieht. Das passiert, leider. Tut mir leid für dich. Anke. Ja, aber wenn es Feministen mit linkem Wertegerüst passiert, dann ist das auf jeden Fall eine Verschwörung. Ich habe schon verstanden, dass das tat irgendwie flimmernde Umstände. Ja. Und vor allem finde ich, dass das auch irgendwie Folgen haben sollte und mit sich bringen sollte für die Person, die dann wegen solchen Sachen dann klagt. Ja, also ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen so nicht intuitiv, ja, aber damit halt einfach die eigene radikale Vorstellung oder nicht radikale Vorstellung von welchen, dazu welche Mittel denn jetzt nun richtig wären als Strafe, ja, dass das auch mal irgendwie im Rahmen sich hält, weil es halt irgendwie nicht angehen kann, dass Leute wegen ihren eigenen emotionalen irgendwie Beleidigungen werden, so, versteht ihr, wie ich meine, dann andere Leute dafür so hart fertig machen. Also das kann doch nicht sein. Weißt du? Sie sagt, sie sei gegen Hass, aber dabei ist sie bereit, überhaupt über die Grenzen des Internets hinwegzugehen, damit eine Person dann dafür bestraft wird. Und ich meine, das ist irgendwie, nee. Regierung zur Aufstockung und Ausbildung von Personal und bei Ermittlungsbehörden. An effektiverer Strafverfolgung hat die AfD jedenfalls kein Interesse, sonst stünde dazu auch etwas in ihrem Antrag. Und sonst hätte ihr allseits berüchtigter Spitzenpolitiker Höcke auch nicht in einer internen Mail von 2015 die Legalisierung folgender Straftatbestände gefordert: Volksverhetzung, Aufruf zur Gewalt, Verbreitung von Propagandamitteln verbotener Parteien und das Leugnen der Verbrechen des Nationalsozialismus. Die AfD hängt sich ein liberales Deckmäntelchen um, damit Hass im Netz weiterwirkt. Also die benutzen Hass als so ein Ding von hier. Die benutzen den Begriff Hass, so wie, mir fällt da jetzt kein besseres Beispiel zu ein, aber so von wegen hier, du bist dreckig, so mit dir spielen wir nicht. Du bist nicht eindeutig wie wir, also bist du gegen uns. Das kann doch nicht sein. Das sind doch erwachsene Leute, oder? Das sind nicht einfach so Trans-Age-Kinder, die irgendwie erwachsen aussehen und es nicht sind, oder? Vielleicht irre ich mich ja, ich weiß ja nicht. Da müssen wir Wissenschaftler fragen, um das zu werden. Und um Zustimmung für den alternativen Vorschlag der Linksfraktion, der die schädlichen und ineffektiven Bestandteile des NetzDG wie genaue Löschvorgaben und damit verbundene Bußgelder aufhebt. Alle sinnvollen wie zustellfähige Ansprechpartner, Berichts- und Beschwerdeprozesse aber beibehält, was die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben erleichtert, ohne Grundrechte zu verletzen. Lassen Sie uns zusätzlich demokratische Kräfte und politische Bildung stärken und mit der Zivilgesellschaft nach Lösungen suchen, die dazu beitragen, den Hass in unserer Gesellschaft dem Boden zu entziehen. Ja, lassen Sie uns die AA-Stiftung fördern und... Ja, okay. Die wollen Ansprechpartner, das sieht der Linken. Typisch. Die wollen an Maulwurf da reinschaufeln. Einfach Grundrechte stärken, aber Emotionen sind auch voll Grundrechte. Okay, jeder Mensch hat ein Recht auf sein Wehwehchen, okay? So. Vielen Dank. So. Alter, bitte, oh mein Gott. Da wird dir sowas gesagt und du kriegst es nicht hin, das zu verarbeiten oder zu ignorieren. Und haben wir eigentlich noch was Grünes auch noch? Kann sein. Wolltest du noch was Grünes, ja? Ja, ich will es, ich brauche das. Was so. Na, damit wir auch ja nicht unausgeglichen sind. Da war's aber warum hat die diesen Scheißhut an? Warum hat die so einen dummen Hut an? Der Hut ist doch klasse. Nein. Du bist hier nur eifersüchtig auf eine erfolgreiche Frau. Ich bin nicht in der Tat. Hallo, Tabea. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, insbesondere von der AfD. In Ihrem Gesetzentwurf schreiben Sie sich ja auf die Fahne, den Widerstreit der Meinungen in der öffentlichen Debatte erhalten zu wollen. Das ist von der Zielsetzung genauso löblich wie bemerkenswert. Denn ich kenne keine andere Partei, die in den vergangenen Jahren so häufig vor Gericht gezogen ist, um gegen Meinungsäußerungen vorzugehen, wie die Ihre, übrigens meist erfolglos, und das ist auch gut so. Ansonsten entnehme ich weder Ihrem Gesetzentwurf noch Ihrer Rede eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser komplexen Materie. Sie sind einfach nur dagegen, Lösungen schlagen Sie nicht vor, und dabei sind Sie doch angetreten, um zu gestalten. Wir haben in der letzten Wahlperiode in der Tat heftig über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gestritten, und man muss manches an diesem Gesetz kritisieren: das überstürzte Gesetzgebungsverfahren, das Wegschieben umfassender rechtlicher und verfassungsrechtlicher Bedenken. Das alles hat meine Fraktion benannt. Und auch, wie eine sinnvolle Regulierung aussehen könnte. Warte. Das hat Ihre Fraktion benannt. Ich kann mich noch daran erinnern, als es darum ging, dass wie heißt die eine von Grün nochmal? Die Künast. Oh, ja, die Künast. Ja, ich glaube, es war die Künast, die meinte, dass man sich doch mal genau überlegen sollte, welche Gesinnung im Verfassungsgericht weht, wenn dort zu oft für die Meinungsfreiheit entschieden wird. Daran kann ich mich noch erinnern. Gesagt hat, dass es schade ist, dass jetzt nur die strafbaren Inhalte drankommen, weil über sie ist ja auch schon die Unwahrheit verbreitet worden. Oder es war, glaube ich, die Rot. Es war nicht die Kühne, es war, glaube ich, die Rot. Ich müsste es nochmal genau nachgucken. Ja, das war dann aber nicht in dem, also in den Debatten hat die Kühne gesprochen. Die Kühne war die, die davon geredet hat, dass doch politische Korrektheit nichts Schlimmes wäre, dass man sich dafür doch nicht schämen braucht. Aber dass sie auch der AfD, aber dass sie auch der AfD vorwirft, dass die AfD selbst keine Alternativen vorschlagen würde, und dabei wolle ja die AfD ja so mitgestalten und so, ne? Also wenn du kannst schon irgendwie hingehen und sagen, irgendwie, es ist meine Vorstellung für die Zukunft, dass wir bestimmte Sachen nicht tun, okay? So einfach in keiner Weise machen, ja. Und da brauchst du auch keine Alternative zu. Du hast schon was mitgestaltet. Das ist dein Input, dass du begründet sagst, warum etwas nicht sein sollte. Ja. Das ist durchaus eine Form von Gestaltung, eine Form von Verbesserung, eine Form von Vorschlag. Was meint die damit? Geht sie davon aus, dass man Hate Speech, das ist schon ein etabliertes, klares Problem ist und das muss man bekämpfen, und dass die AfD einfach keine eigene Zensurapparate da vorgestellt hat und deswegen ist sie irgendwie nicht gerechtfertigt zu sagen, dass Zensur nicht gut ist? Oder was jetzt? Verwirrend. Ich grüße Sie im Namen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Hallo. Ich glaube, du bist wieder im falschen Mikro oder so. Ich habe gerade das ganze Geklacker von dir gehört. Du klingst so ein bisschen entfernt. Fristen, unbestimmte Rechtsbegriffe und fehlende Verfahrensregeln angehen, die Overblocking in Kauf nehmen. Und es fehlt ein Putback-Verfahren zum Wiedereinstellen unrechtmäßig gelöschter Inhalte und die regulierte Selbstregulierung muss genauer herausgearbeitet, wie auch die Staatsferne bei der Aufsicht gewährleistet werden. Und so stellt sich auch die Linke anders auf und bringt einige konstruktive Vorschläge ein. Zumindest werden hier die guten Ansätze des Gesetzes erhalten, wie die Bußgelder und der Zustellungsbevollmächtigte, der am Ende ja zum Glück noch aufgenommen wurde. Bei aller Kritik steht doch eines fest. Auf eine Regulierung zu verzichten, bedeutet eben nicht, Meinungsfreiheit zu erhalten und sachliche Debatten zu fördern. Gegen Verleumdung und Volksverhetzung vorzugehen, ist daher keine Zensur, sondern ein Beitrag zur Zivilisierung des Netzes. Ja, meine Fresse, Alter. Ja, es fehlt nur noch, dass er dasteht und sagt, Zensur ist die Fortsetzung des Dialogs mit anderen Mitteln. Weißt du, keine Ahnung. Krieg ist Frieden, weißt Bescheid. Ja. Und sind es nicht gerade Sie, die immer schnell nach Sicherheit und Ordnung rufen? Sie wollen aber auf gar keinen Fall rechtsfreie Räume entstehen lassen, aber in digitalen Räumen wollen Sie nicht mal Mindestvoraussetzungen für die Einhaltung rechtlicher Regeln. Das bedeutet, dass im Netz strafbare Äußerungen weiter kursieren können. Dass Posts, in denen zu Gewalt gegen Personen aufgerufen wird, mit Veröffentlichungen ihrer Adressen, nicht gelöscht werden müssen. Das ist unverantwortlich. Ja, dass die nicht gelöscht werden müssen. Also, die müssen noch gelöscht werden. Müssen die nicht sogar nach amerikanischem Recht schon gelöscht werden? Ja, das, ich meine, citation needed, weißt du, so, du stellst dich einfach hin und sagst so Sachen, aber du hast überhaupt nichts zu melden. Ja, man könnte jetzt auch noch anmerken, dass ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gar nicht überall gilt, so wie die Frau Domscheit-Berg ja eben schon gesagt hat. Und vor allem geht es auch nicht beim Netz-DG darum, dass man Doxes irgendwie entfernt, ne, sondern dass man einfach alles entfernt, was irgendwie eine ideologisch motivierte Gruppe da sagt, muss entfernt werden. So, das ist das große Problem. So Zensur ist nicht gerechtfertigt, nur weil es heißt, okay, ich habe mal ein paar Spam-Mails entfernt, also ist Zensur eigentlich doch voll praktisch, siehst du mal. So, was ist das denn? Als Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben wir aber die Verantwortung, Lösungen für dringende und komplexe Probleme zu finden. Aber mehr als ein bloßes... Ja, wir Normies haben die Verantwortung, uns darum zu kümmern, dass das Internet so ist, wie wir uns das vorstellen. Nee, ich glaube, der Satz geht jetzt weiter. Wir haben diese Verantwortung, aber wir kümmern uns einen Scheiß um die Probleme und reden lieber über Leute, die im Internet beleidigt werden, als wären das... Sag mal, könnten die nicht eigentlich irgendwas von den Leuten, die mit dem Hass so leben und damit umgehen können und nicht die ganze Zeit darüber heulen, dass sie Hass bekommen, könnte man nicht davon von den Leuten was lernen? Sind das nicht die Profis dann in dem Bereich? Darf so. Ich an der Stelle kurz erwähnen, ich gestern habe ich mir mal wieder was über OKB angeguckt. Ich weiß nicht, ob die Leute hier OKB kennen, das war der offene Kanal Berlin. Und das ist ein Video, das will ich in Zukunft allen Politikern auf die Pinnwand pappen, die mir erzählen wollen, dass das ja durch das Internet die Hassrede so schlimm geworden ist und was das alles für ein schlimmes neues Phänomen ist. Weil auf diesem offenen Kanal Berlin, Innensendung, das ist so aus den späten 90ern, ist das schlecht, mit so einem Klingeltelefon und so einem Mikrofon, das sie dann an den Telefonhörer rangelegt haben und so. Und da gab es zu 90% nur Spam-Anrufe. Da gab es einen Typen, der hieß King Arschfick. Der hatte irgendwelche Hacker-Skills oder so. Der konnte sich immer an der Warteschlange vorbei, ist dann immer als erstes rangekommen, wenn er angerufen hat. Und 9 von 10 Anrufe waren nichts anderes als SIF-Twitter-Posts in. Also, das ist halt auch alles nichts Neues. Und ich glaube nicht, also ich glaube, damals wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, zu sagen, wir müssen jetzt hier Telefone überwachen und im Zweifel zwei Menschen die Telefone wegnehmen oder irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass wenn jemand Fulfulsachen am Telefon sagt, dass er dann sofort die Leitung gekappt kriegt. Das ist ein guter Einwand. Ja, aber guck mal, hier gilt ja auch Freifunk und den Truckerfunk und ich, keine Ahnung, kannst du es eigentlich bis zum Forum Romanum zurückdrehen. Da hatten sie auch so Graffitis an der Wand, wo sie dann auch Obszönitäten geschrieben haben, weißt du? Und wo ich ja vorhin auch schon mal meinte, ja, du willst jetzt den Menschen eine Emotion abverbieten, weißt du? Zorn, Hass, ja. Aber Ebel, Hate Speech ist da ein soziales Konstrukt. Und um Taxi im Herzen. Die Römer haben ja auch schon praktisch, ja. Die haben ja sehr viel mit Konstruktionen gearbeitet auch. Und ich denke nicht, dass du da recht hast. Ah. Ja, und Barotschew, du hier, ja, du mit deinem King Arschfick, ne, das bist bestimmt du gewesen, ne? So, ich habe einen Freund, den heißt King Arschfick, ne? Die Legende so. Ist wild, ich war King Arschfick. vielleicht war das auch einfach nur ein Insight von diesem offenen Kanal, also das sowas wie Tony Clifton und Andy Kaufman. Aber halt, was ich eigentlich meine ist, die Welt wäre eigentlich besser, wenn man im Gesetz verankert hätte, dass King Arschfick da nicht anrufen darf. So, wenn man das gemacht hätte, dann wäre es besser, ne? Da ich jetzt heute zu spät eingestiegen bin, muss ich gleich noch eine zweite Anekdote kloppen. Ich muss ja ein bisschen Redezeit aufholen. Es geht ja immer so krass, also die zentrieren sich ja immer auf diese Opfersicht. Ne, das ist ja auch das, was dann der, ich weiß nicht, habt ihr die Rede von der AfD-Abgeordneten schon geguckt? Ja, ganz zu Anfang. Genau, und da war ja eine der ersten Antworten war ja, ich glaube von der CDU-Troller war dann ja, ja, und das Problem ist, bei ihnen kommen die Opfer ja überhaupt nicht vor. Und also es geht dann ja immer um diese Opfersicht, so dieses, wie können wir Menschen vor bösen Wörtern im Internet schützen oder Folgung oder vor Ähnlichem. Und jetzt habe ich gerade parallel noch bei Discord einen Anruf gekriegt. Du musst den Kurs. Ja, völlig unprofessionell. Nein, kann wollen Profis arbeiten. Oder können sie offensichtlich nicht liefern? Und da fällt es ihnen schon leichter, undifferenziert auf das also vorgebliche da, ne? Meinungskartell der öffentlich-rechtlichen Sender und Zeitungsverlage. Okay, das klang gerade nicht so. Nein, also ich bin noch da, ich musste den nur gerade nebenbei noch wegklicken. War das King Arschfick? Das war King Arschfick, der hat mich jetzt gerade angeschrien. Nein, worauf ich jetzt hinaus wollte. Alter, der Klingon streikt deswegen hier. Jetzt hör auf, Arschfick zu sagen. Um mal zum Punkt zu kommen, also bei dieser Opferperspektive muss ich ja mal an eine Anekdote denken. Wie ich mal bei einem Kumpel zu Hause war, und du merkst das, in der Familie ist richtig Krachstimmung. Die Tochter sitzt total verrotzt und verheult am Küchentisch, der Vater hat so eine Krawatte und ich frage halt meinem Kumpel im Zimmer, ich sag so, was ist denn? Dann sagt die, naja, es gab gerade richtig Ärger in der Schule, weil die ganzen Klassenkameraden, die haben alle bei Facebook irgendwelche Gruppen gemacht, wo die sich untereinander beleidigt und gemobbt haben. Und die haben dann hier irgendwelche Fotomontagen von so Pornobildern gemacht, wo sie dann Köpfe von Lehrern und Schülern drauf montiert haben und den ganzen Scheiß. Also da ging es halt richtig ab. Und dann war die Mutter, war dann genauso. Da muss es doch Gesetze geben und das muss man doch verbieten und das muss man doch bestrafen und hier und da und das kann doch überhaupt nicht sein. Und irgendwann ein paar Tage später war ich nochmal da und dann habe ich mich mit der Schwester von meinem Kumpel hingesetzt. Jetzt zeig mir mal dein Facebook-Account. Wenn das Photoshop macht oder was? Ja, nee. Dann meinte ich so, jetzt zeig mir mal dein Facebook-Account. Und dann haben wir uns ihren Facebook-Account mal angeguckt und da war alles sperrangelweit offen. Und zwar jeder. Da war nicht eine einzige Sicherheitseinstellung drin. Und dann habe ich hier erstmal gezeigt, wie man die Freundesliste dicht macht. Eigene Freundesliste durchgegangen und habe gesagt, du schmeißt jetzt hier jeden raus, den du nicht persönlich kennst. Danach machst du deine Beiträge nur noch für Freunde sichtbar. Danach gehst du aus allen Gruppen raus, wo du irgendwo komisch eingeladen wurdest und so weiter und so fort. Und komischerweise gab es danach nie wieder ein Problem. Die Geschichte ist einfach, du musst nicht Leute per Gesetz davor schützen, dass denen irgendwas Böses passieren kann, vollständig abstellen können. Du musst den Leuten beibringen, wie sie sich selber schützen können davor. Ja, du musst den Kindern Medienkompetenz beibringen. Du brauchst keine Gesetze, die halt einfach mit der Gießkanne irgendwas verhindern wollen, sondern du musst den Kindern und den jungen Erwachsenen für die Zukunft sich selber in ihrer Online-Welt einrichten können, dass denen sowas nicht passiert. Ja, das halte ich auch so. Ja. Tausendmal sinnvoller, als einfach zu sagen, hier wird jetzt einfach alles wegzensiert, was irgendwem irgendwie wehtun könnte. Ja, du musst halt von unten nach oben gehen und nicht von oben nach unten. Ne? Du musst selbst dafür sorgen, dass du das halt irgendwie, ja, selbst kompetent bist mit den Informationen. Ja, mit der Eigenverantwortung, weißt du. Ja, ja. Das Ding ist halt nur, dass ich bei den meisten Politikern hier halt auch mir das eher so ausmal, dass sie sehr wenig mit dem Internet zu tun haben und eher so Horror-Stories hören und dann da sich ein paar Zeitungsartikel dazu durchlesen, aber selber auch nur der Assistent irgendwie das Internet nutzt. Und dass darüber halt auch ein sehr großes Zerrbild entsteht in deren Köpfen, was das Internet ist, was Facebook ist und was tatsächlich abgeht, sozusagen. Also ja, dieser eben der Typ schon gemeint hat, von wegen, ich habe mit der Polizei gesprochen, ja. Aber seid ihr grundsätzlich bei mir? Ich meine, das ist doch eigentlich die vernünftige Variante, damit umzugehen. Ja, ist es auch. Also Eigenverantwortung. Ja, kommt drauf an, natürlich, was man meint. Also, wenn es jetzt um irgendwelche Verleumdungen oder so geht von Dritten, dann reicht es ja nicht, wenn du deinen Kanal irgendwie dicht machst. Aber das ist ja auch alles schon Sachen, wo sich der Staat ja auch drum kümmert und wo ja auch die Netzwerke nicht sagen, nee. Also. Ja. Bei aller Kritik, die im Einzelnen an diesen Medien geäußert werden kann, sollte eins nicht vergessen werden. Qualitätsjournalismus ist eines der Bollwerke gegen Irrationalität und Verrohung des öffentlichen Diskurses. Er verdient unsere kritische, aber konstruktive Begleitung. Genauso wie der Staat die Erfüllung der Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleisten muss, ist er auch verpflichtet, die sozialen Netzwerke in die Rechtsordnung des freiheitlichen Rechtsstaates einzubinden. Dieses Feld komplexer Abwägungen taugt übrigens nicht zur populistischen Profilierung durch wen auch immer. Eine Regulierung, die noch überwiegend aus der analogen Welt stammt, muss gut durchdacht in die digitale Welt transformiert werden. Und dabei geht es um den Erhalt von Meinungsfreiheit und um Regeln, die einen demokratischen Meinungsbildungsprozess erst ermöglichen. Es geht um eine offene und pluralistische Debatte in unserer Gesellschaft, angetrieben durch Menschen, die auf Augenhöhe und sachlich miteinander kommunizieren. Das ist auch so ein Luftargument, das Sie immer wieder bringen, dass irgendwer durch diese Stimmen aus der Debatte entfernt wird. Und dass der dann nicht mehr spricht und dass man den silenced und so. Aber wo sind die Leute denn? Also gibt es die wirklich? Wie viele gibt es davon? Ist das ein Phänomen, was vielleicht eher mit psychologischer Behandlung bearbeitet werden sollte, als mit Gesetzen? Ich will noch was einwerfen. 1987 wollten die Grünen das Internet verbieten. Keine Informatisierung der Gesellschaft von Computerisierung und informationstechnischer Vernetzung, die Herrschenden mit dem Ziel einer informatisierten Gesellschaft vorantreiben, sind alle Lebensbereiche betroffen. Die Grünen stellen fest, die Informations- und Kommunikationstechniken, kurz IUK-Techniken, sind auf Rationalisierung und Kontrolle angelegt und sind deshalb schwerlich alternativ nutzbar. Und deswegen wollten sie kein Breitband-ISDN, kein Fernnetz, kein Satellitenfernsehen, kein Kabelfernsehen und das ist nur so Geschichtsstunde. Äußerungen, deren unzähliges Verbreiten und Teilen das Menschen zerstören kann, müssen bekämpft werden, ohne den Diskurs abzuwürgen. Menschen zerstören, wie hier wieder das Pathos rausgeholt wird. Ja, und vor allen Dingen, jeder dran sterben, wenn er so eine Nachricht bekommt. Ich zum Beispiel würde sowas einfach wegklicken. Ja. Also ich habe Gamergate überlebt, Leute. Weil ja auch, wenn deine Meinungsäußerungen gelöscht werden, das ja überhaupt gar keinen negativen Ausgang hat. Oder wenn man irgendwie allen Leuten den zu Leibe rückt, mit Beleidigungen schon alleine, dann der Staat irgendwie kommt. Das zerstört ja auch keine Existenzen, wenn du dann vorbestraft bist, nur wegen irgendwelchem dummen Zeug. Ja, oder wenn du ein Video aufnimmst, bei dem du dem Hund deiner Freundin beibringst und ihn konditionierst, so bei Sieg Heil dann die rechte Pfote zu heben, wenn du ins Gefängnis kommen sollst und da so ein Prozess ist und es doch nichts irgendwie passiert, aber es irgendwie schon echt müde ist und so und schlimm ist und auch, ja, nee. Gibt's ja nicht. Ja, das wissen wir nicht, ob da nichts passiert. Ich glaube, der Prozess ist erst im Januar von dem Typen. Ah, okay. Schon krank, ne? Naja. Für die, die wissen, worum es geht, mal nach Count Dankula Trial oder Court suchen. Count Dankula. Count Dankula. Verantwortung zu übernehmen für das Ringen um verhältnismäßige Lösungen. Vielen Dank. Bitte. Nächster Redner ist Thomas. Nee. Oh, das war schon, ich meine, die Tante von der AfD war erfrischend in ihrer stringenten Geschichte und so, aber der Rest war wieder alles dieser Pseudo-Bullshit, den wir schon seit Jahren hören. Jetzt wird's richtig verwirrt. Nein. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und an Sie von der AfD. Ich fand Ihre Standing Ovations bei der ersten Rede durchaus beeindruckend. Es war nicht beeindruckend zu sehen, mit was für einem dünnen Sachvortrag man bei Ihnen Begeisterungsstürme auslösen kann. Ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche für das ganze Haus, wenn ich sage, wir haben im Sommer 2017 uns ist beileibe nicht leicht gemacht bei den Beratungen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und gleich die allererste Frage, die wir aufgeworfen haben, war die Frage, gibt es in diesem Bereich Regelungsbedarf? Und wir waren uns fraktionsübergreifend alle einig, dass es uns am liebsten gewesen wäre, wenn diese Art der Regelungen von den Unternehmen, von den Plattformanbietern selbst vorgenommen worden wäre. Und wir ja, und ich bin auch froh deswegen, weil ihr euch alle so schön einig seid, dass es jetzt zwei weitere Fraktionen im Bundestag gibt. Alle waren uns darüber einig, und das macht das Thema so wahnsinnig schwierig, dass es am Schluss um das Auflösen eines Spannungsverhältnisses geht. Nämlich auf der einen Seite dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und auf der anderen Seite eben auch Grundrechten, wie zum Beispiel dem Grundrecht auf Persönlichkeitsschutz. Ja, aber ich dachte, das gibt's gar nicht. Das wäre gar kein Spannungsfeld, weil ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an der Meinungsfreiheit überhaupt nichts macht. Komisch, oder? Ja, von der Partei, die noch gesagt hat, wir werden da nicht für stimmen. Ne? Noch zwei oder drei Tage vorher. Ich weiß nicht, war es nicht sogar der Herr Vizeparlamentspräsident da oben? Oder Parlamentspräsident? Was meinst du? Die CSU hat da noch gesagt, sie wollen es stoppen. Ach, der ist CDU. Ach, ich habe nicht richtig hingeguckt. Weiß nicht, ist der CSU oder CDU der Mann? Ich glaube, der ist CSU. Weil, ja genau, die CSU hat ja vorher noch getönt, sie wolle das nicht durchwinken. Ja, aber die CSU, die erzählt ja immer viel und macht dann genau das, was die CDU macht. Ja, deswegen hat Bayern jetzt wahrscheinlich eine fette AfD-Fraktion bei der Landtagswahl nächstes Jahr. Hab das schön selber gemacht. Das kann man auch einfach mal so gar nicht laut genug unterstreichen, den Punkt. Es geben Sie heute zu erkennen, am motiviertesten dabei, sich selber ins Bein zu schießen. Also fast noch motivierter als die SPD. Und die. Nee, du hast den SPD-Redner nicht gesehen. Der SPD-Redner war so vor die Tonne, für die Tonne, so schlimm kann er ja kaum noch werden. Ach so, okay. Na gut. Es gibt diesen Regelungsbedarf nicht. Wenn man aber dann ins Netz schaut, dann will ich das schon etwas anders beurteilen. Und Herr Präsident, Sie gestatten, dass ich da mal einen Dialog zum Besten gebe, wie man ihn auf Facebook findet. Da schreibt jemand über eine Person des öffentlichen Lebens in Deutschland, ich zitiere, warum wird dieses Biest nicht gesteinigt? So eine hat doch null Charakter. Für Geld und Macht verkauft die sich doch zur Not auch selbst. Und wieder ein anderer schreibt, kann der Alten nicht irgendjemand in den Kopf schießen. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass Ihr Antrag mit drei Denkfehlern behaftet ist. Erstens, Aussagen dieser Art sind nicht vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung umfasst. Hat nicht im Presseclub einer von den Panelisten nach der Trump-Wahl gesagt, dass es ja immer noch die Möglichkeit für ein Attentat gibt? Also, weißt du, hat nicht die AfD-Tante jemand eine Nazi-Fotze genannt? Weißt du, ich... So, das ist... Ich glaube, der springende Punkt ist halt einfach, kein NetzDG-Gegner würde ja hingehen und sagen, nee, das ist voll gut. Leute sollen auch weiterhin sagen können, ich glaube, da sind sich alle einig, dass das halt nicht in Ordnung ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht um diese Aussagen. Und wenn du halt irgendwem sowas an den Kopf wirfst, dann ist man sich ja, glaube ich, einig, dass das halt scheiße ist. Ja, es geht halt einfach um solche Fälle wie bei Ali Utlu und anderen. Und das wird aber immer so schön unter den Tisch gekehrt. Man kramt sich halt immer diese Extremfälle raus und versucht damit alles andere quasi so als Kollateralschaden dann mitzuverkaufen. Und das macht mich halt so wahnsinnig. Ja. Weil dieses Grundrecht eben nicht schrankenlos gewährt ist, sondern es wird an der Stelle beschränkt, wo es Grundrechte anderer tangiert, wie hier das Grundrecht auf Persönlichkeit. Der zweite Denkfehler ist... Das Grundrecht auf Persönlichkeit, ja. Wer kennt es das nicht? Das tangiert mich perfekt. Dass es eben keine Regulierung durch Facebook gibt und Co., die wir uns sehr wohl gewünscht hätten. Beide Kommentare sind an Facebook gemeldet. Ich kann Ihnen die Antwort von Facebook vorlesen, die lautet da: Wir haben den von dir im Hinblick auf Verherrlichung drastischer Gewalt gemeldeten Kommentar geprüft und festgestellt, dass er nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt. Und da bin ich beim dritten Denkfehler. Bereits heute, und es ist schon angeklungen, reguliert, zensiert Facebook nach Maßstäben, die wir nicht kennen, nach Maßstäben, die nicht transparent sind und die versteckt sind in ihren Gemeinschaftsstandards. Und dort habe ich von Ihnen... Und auch nach wie vor da drin sind und auch nicht rausgehen. Ja. Außer man verstaatlicht Facebook. Ihnen noch an keiner Stelle irgendein kritisches Wort gehört, dass Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt unterbinden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Frohnmeier, AfD. Ja, aber mit ganz großem Vergnügen. Ja, Herr Kollege, machen Sie das eigentlich mit Absicht? Immer wieder wird hier wiederholt, dass die AfD rechtsfreie Räume will im Internet. Das stimmt doch gar nicht. Hätten Sie uns zugehört, dann wäre doch deutlich geworden, dass wir einfach nur sagen, dass sowas in Gerichte gehört und nicht an private Unternehmen übertragen werden soll. Das ist doch live Fake News, was Sie hier gerade machen. Gott, er glaubt, er ist der Donald Trump von der AfD. Kann bitte jemand knebeln für den Rest der Sitzung. Sie bringen mir schon das Stichwort mit Fake News, dazu wollte ich gleich was sagen, aber jetzt ganz kurz zu Ihnen. Wir haben einen Unterschied zwischen einer Aussage, die jemand in einem Zwiegespräch sagt, die dann justiziabel ist, oder einer Aussage, die jemand ins Netz stellt und die sofort um die ganze Welt eilt. Bis hin zu Bildern. Es gibt ein Beispiel von einer 15-Jährigen, die ist auf einer Party vergewaltigt worden. Das Video ist ins Internet gestellt worden und hat sich über die ganze Welt verteilt. Das Mädchen hat nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen, war dann drogenabhängig und hat sich irgendwann das Leben genommen. Es gibt ein weiteres Beispiel von einem Mädchen, das mit 12 Jahren Opfer von Cybergrooming geworden ist. Das heißt, sie hat sich dazu verleiten lassen, Nacktbilder von sich einem fremden Mann zu schicken und damit ist sie erpresst worden. Auch diese Bilder standen dann im Netz 3 Jahre später nach Drogen. Ja, was hilft da? Burka-Pflicht. Frauen müssen einfach verhüllt sein, dann können die auch keine Videos mehr machen. Problem gelöst. Wenn ich da was zu sagen darf, warum sollen wir unseren Töchtern beibringen, sich nicht nackt zu fotografieren, wenn ihr euren Söhnen beibringen könnt, sich das nicht anzugucken? Weißt du, das ist genauso blöd, wie als ich meinen Vortrag da in der Uni gehabt habe zu Hate Speech und so, und da mir jemand, ein Kommilitone, dann meinte, ja, aber wenn hier irgendjemand was sieht im Internet und daraufhin bringt sich die Person dann um, dann ist doch eigentlich besser, wenn der Staat dann sozusagen vorausgreift und das entfernen lässt, so von wegen. Aber das hat auch wieder so einen Punkt. Darum geht es doch gar nicht. Und Nacktbilder verschicken war auch vorher schon strafbar. Nee, wieso ist überhaupt nicht strafbar? Du kannst Nacktbilder verschicken, so viel du willst, aber. Du seid ja anders. Nicht von dir selber. Feministin. Ja, gut, aber es ging ja auch um Grooming speziell. Aber dafür gibt es ja auch Gesetze. Also wollte ich gerade sagen, das sind doch aber, wenn ich jemand anderen Bilder von der Vergewaltigung ins Netz stellen, das war vorher schon strafbar. Ungefragt anderer Leute Nacktbilder irgendwo verschicken und die damit erpressen, das war vorher schon strafbar. Das sind immer alles solche vorgeschobenen Ausreden, das ist zum Kotzen. Und auch nach amerikanischem Recht muss man dazu auch nochmal sagen, weil sie ja immer meinen, von wegen so, ja, deutsches Recht, amerikanisches Recht, Gemeinschaftsstandard und vor allen Dingen Nacktbilder bei Facebook verschicken kannst du überhaupt schon mal gar nicht. Und vor allem verstehe ich gerade nicht ganz, was der damit irgendwie aussagen will, weil die Kritik der AfD ist doch ganz klar irgendwie nicht in solchen Beispielen geregelt. Also, nein, was er damit aussagen möchte, ist halt dieser Eiertanz, der da immer aufgeführt wird. Es wird mal Kritik Frauen. Am NetzDG, dann suchen wir uns jetzt das schlimmste Beispiel, was im Internet mal irgendwo passiert ist und sagen, aber dafür brauchen wir das. Ja. Ich finde. Ne? Und wenn dann halt als Kollateralschaden. Achso. Bitte? Und wenn dann halt als Kollateralschaden nebenbei noch zufälligerweise politische Debatten unterbunden werden, die uns unangenehm sind, na Mensch, dann ist es halt eben so. Für die Freiheit muss man Opfer bringen. Aber profiliert man sich dann nicht über das Leiden anderer? Ist das dann nicht irgendwie auch verwerflich so? Also, ja. Ich will nochmal ansprechen, dass ich das Standbild wieder umwerfend finde, Chris. Guck mal, er in der Mitte voll Smack so. Guck mal, ja, den habe ich es gezeigt. Der andere hinten sonnt sich darin, im Bundestag zu sein. Der linke Typ mit der Brille hat nichts gemerkt. Oben. Und die beiden anderen versuchen, vor allem links, der versucht sehr angestrengt an dem anderen vorbeizugucken, damit man ihn sieht. In die Kamera schauen. Und unten der ist so, ah, guck mal, ich bin auch im Bild. So. Das ist gut. Drogenabhängigkeit hat sich dieses Mädchen das Leben genommen. Und ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber das zeigt sehr schön den Unterschied, dass es wichtig ist, doch, das ist doch genau die Antwort, dass es doch wichtig ist zu unterscheiden, dass eine Äußerung im Internet, ein Bild, das ins Internet gestellt wird, von den Auswirkungen und von den Dimensionen. Ja, scheiß moralische Panik, ey. Da kannst du auch genauso gut sagen, hier, es hat die Kreuzzüge gegeben und so und irgendwelche Leute wurden ja vom, oder hier, wie heißt das Ding da, Inquisition und so ein Zeug und deswegen darf es keine CDU-CSU geben, weil da steht Christentum drauf. Die schlimmste Variante vom Christentum ist sowas und deswegen ist das ganz furchtbar und deswegen führt das dahin und deswegen CDU-CSU verbieten. So. Aber kennt ihr die South Park-Folge, wo Lois Bürgermeisterin von Quahog werden will und sie dann am Anfang immer versucht, in ihren Reden so voll Sachen normal auf die Leute einzugehen und zu diskutieren. Und am Ende nur noch 9-11 ruft und alle applaudieren. Genau, richtig. Und keiner reagiert drauf und irgendwann sagt er, ey, du musst den Leuten einfach nur Angst machen. Und dann geht's halt los. 9-11 und Hitler und la la la la la und alles ist schlimm. Und in der Höhle sitzt ein böser Mann und will, dass alles explodiert. Applaudieren. Und das ist genau dasselbe. Ja, ja, aber und was eine ist ganz andere Größenordnung hat. Wir brauchen Gesetze, die was verbieten, denn die Welt ist schlecht. Und am Ende, die Welt ist groß und gruselig und der große Bruder schützt alles dich. Weg. Das, was ich zitiert habe, die beiden Beispielsfälle, die ich gebracht habe, und das aus einem einzigen Grund, weil das die Mittel ihrer politischen Arbeit sind. Sie arbeiten mit Fake News. Nacktbilder verteilen sind die Mittel der politischen Arbeit der AfD. Warte, was? Ja. Was? Oh mein Gott, nein. Hast du Bescheid? Sie arbeiten mit alternativen Fakten und sie arbeiten mit Agitationen, wo es nur um eines geht, die Ängste dieser Menschen, die Ängste der Menschen in unserem Land zu schüren. Und Ängste schüren, sagt der Typ, der gerade davon argumentiert, dass Nacktbilder von kleinen Mädchen verteilt werden. Ja. Wofür, glaube ich, sich keine Partei außer vielleicht Teile der Grünen einsetzen. Also sorry. es ist lächerlich. Ja. Ja, aber das ist halt das Niveau, auf dem die Debatten mit der AfD ablaufen. Und da kriege ich schon wieder das kalte Kotzen. Weil du kannst es der AfD nicht einfacher machen, als mit solchen Kackdebatten dämlich anstellt. Aber gut, die Frage ist halt auch, wie willst du das NetzDG halt vernünftig verteidigen? Weil es geht halt einfach nicht. So, also Moment, also hier, dann könnte man doch auch, wenn wir halt über so ein paar Einzelfälle, die richtig krass sind, dann sagen, Zensur ist ja okay, dann können wir auch sagen, Leute nicht ins Land lassen ist auch okay, weil die aus einem Land kommen und einen Glauben haben, der für ganz viele Tote verantwortlich ist, so. Ja. So da kannst du ja, das ja auch sagen. Das Ding ist halt, ja. Wenn du aus einem Land kommst, in dem nur Populismus in den Medien vorkommt, weil es halt eine Diktatur ist, na, dann haben die ja Hass im Kopf, und dann sind das ja praktische Hass-Kommentar-Infiltratoren. Weißt du, so ja. Kannst du auch argumentieren. Ja, klar, ja. Ja. Ja. Also es wäre natürlich dieselbe Argumentationsstruktur, wie die halt sagen, so ja, und da ist mal, hat sich jemand in die Luft gesprengt und dabei sind ganz viele Menschen umgekommen und auch ein kleiner Hund ist gestorben. Deswegen sollten wir die Grenzen dicht machen. Ja. In den Argumenten. Mhm. Steht dieses Gesetz im Weg? Und das ist auch gut so. Ja, es steht diesen Sachen im Weg, aber das ist so einfach. Herzlichen Dank, ich schließe damit auch die Aussprache. Ja. Steht im Weg. Macht was. Ja, cool. Die Kritik an diesem NetzDG ist nicht, dass es was macht, sondern wie groß die Auswirkung ist und der Rahmen ist und wie schwammig definiert die Sachen sind und wie einfach das alles ausgelegt werden kann von politischer Regierung zu politischer Regierung jeweils unterschiedlich und so. Also halt einfach so auf die Zukunft bedacht schon, ja. Aber nee. Weißt du, also, und sobald wir das NetzDG haben, werden sich nie wieder Leute umbringen. Da wird sowas nie passieren. Ist ja gar nicht so, dass das irgendwie, wenn das Bild einmal da ist, ist es da. Ja, nö, nee, nein. Nee, das muss nur entfernt werden. Mann. Ja, bei Facebook wird es entfernt. Ja. Kinders, wir sind bei 2 Stunden angelangt. Ja, ich wollte auch gerade noch sagen, also wir haben jetzt zwar nur von dem ersten Teil halt was geguckt, also eigentlich hätten wir jetzt halt nochmal so viel quasi für den FDP-Vorschlag und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal zusammenfassen, ist auch eigentlich relativ interessant, kann ich euch ans Herz legen, da einfach vielleicht nochmal durchzugucken, weil da geht es dann nämlich noch ein bisschen mehr um das Thema Vorratsdatenspeicherung, weil der FDP-Entwurf halt eben auch die Vorratsdatenspeicherung außer Kraft setzen will und da haben sie dann ihre moralischen Outrage-Geschichten mit von wegen hier, ja, aber oh mein Gott, die Strafaufklärung, die geht doch nicht anders und so weiter und so fort. Dann halt eben zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Und ja, also das ist so das Hauptding da in dem zweiten Block. Ja, ich find's NetzDG pfui. Ich habe so das dumme Gefühl, dass keiner von den 3 Anträgen irgendwo hingehen wird. Doch, also ich habe das dumme Gefühl, dass einer von denen auf jeden Fall angenommen wird. Und ja, also ich tippe halt auf den von der FDP. Weil ich glaube, dass die Grünen sich bestimmt dazu aufrappeln können, dafür zu stimmen. Und die SPD vielleicht auch. Echt, die Grünen hassen die FDP doch jetzt. Naja, kommt drauf an. Daran zusammenzuarbeiten. Ne? Die haben sie um so viele Jahre mit Firmenwagen hier, Dienstwagen und. Vielleicht gibt es ja auch eine Minderheitenregierung. Dann kriegen sie ihre Dienstwagen. Ich glaube, es gibt schön Neuwahlen, weil Merkel hatte nur keinen Bock auf Neuwahlen, weil die Ergebnisse nicht so gut aussehen. Aber momentan wird ja in den Umfragen wahrscheinlicher. Und wenn sich das jetzt noch bis ins nächste Jahr so reinzieht, dann wird es ja auch irgendwann sagen, ja, jetzt können wir Neuwahlen machen. Jetzt sind die anderen schwach genug und dann wird der Lachs gebuttert. Sauf's grün, Alter. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen, danke. Jetzt habe ich Albträume. Man denkt, es gibt Orte auf der Welt, da ist es noch schlimmer. In Schweden brauchst du in Zukunft für Geschlechtsverkehr auch mit deiner Partnerin. Warum musst du die besten Sachen für Sonder jetzt schon ausplaudern? Ach, okay. Im Notfall wandere ich nach China aus. Da muss ich nur noch sagen, die Partei hat immer recht. Da muss ich mir gar keinen Kopf mehr machen um Freiheit. Ja, da haben sie heute in einem Sportstadion 10 Leute zum Tode verurteilt im Akkord. Und sie dann auch gleich weggefahren, um sie zu erschießen. Ich weiß nicht. Ist auch hoch. Ja, aber das mit dem Organe weiterverkaufen, nachdem Leute exekutiert worden sind, das kriegen sie langsam unter Kontrolle. Meinst also haben sie keinen finanziellen Aspekt mehr, das mehr zu machen. Also. Barotschef, dein Mikro und dein Handy sind nicht beste Freunde, gerade irgendwie. Ich habe gar kein Handy hier. Ja, aber irgendwas macht gerade diese Peilsender Störungsgeräusche da, so Interferenz, echt Bescheid. Ich finde es geil wieder, wie er die russischen Eingriffe in unseren Stream immer maskiert. Oh. Ah, ne? Hier. Das war dein Handy und nicht der Krammel. Ja, also ich wollte gerade noch sagen zum China, also ich finde das gut, weil die setzen einfach das geltende Recht durch. Genau. Ja, weißt du was, Nordkorea beschützt seine eigenen Bürger, das ist gut. Da kann man dann kann keiner sagen, dass die irgendwie was falsch machen, ja? Genau, dann kann er Nacktbilder ins Internet stellen. Ja. Weil sie kein Internet haben. Ja, ja, das ist es, ja, das ist die Lösung. So, ah jo, sind wir hier fertig, sind wir durch, ist es vorbei? Ja, ich wollte noch anmerken, fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Mir schadet die Freiheit, aber kann ich die auch zerschmettern, danke. Nein, pfui. Ach ja. Kinders, habt euch wohl da draußen, lasst euch nicht gendern. Macht's gut, Leute, bis Sonntag. Wiedersehen.